Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, und wir schreiben heute die 58. Folge. Und diesmal auch wieder pünktlich. Wir hatten gestern Abend ein bisschen Sorgen, weil das Internet bei uns ein paar Stunden ausgefallen ist. Wir schon das Gefühl hatten, oh, hoffentlich funktioniert das heute im Aufnehmen. Aber es hat ja alles jetzt funktioniert. Wir hatten Glück, ja. Und ja, bevor wir anfangen, erstmal wieder die obligatorische Frage. Merlin, wie geht's dir? Ja, mir geht's ausgezeichnet, muss ich sagen. Tatsächlich auch sogar fast noch ein bisschen besser, weil ich jetzt mittlerweile herausgefunden habe, dass das größte und nervigste Problem an Dark Souls 2 tatsächlich ein Bug war, der demnächst gefixt wird. Für alle, die Dark Souls 2 Scholar of the First Sin gerade spielen, so wie ich, falls ihr euch darüber wundert, warum eure Waffen so schnell kaputt gehen, das liegt daran, dass die Waffendurability an die Framerate gekoppelt ist. Das heißt, wenn ihr mit 60 Frames pro Sekunde spielt, was das doppelt ist von 30 Frames, die es auf der Konsole hat, gehen eure Waffen auf doppelt so schnell kaputt. Und das ist der einzige Grund, warum die Waffen so schnell kaputt gehen. Und ich habe mich da schon sehr drüber aufgeregt. Ich weiß, dass du mich ja damals ja darauf auch vorgewarnt hast und gesagt hast, die Waffen gehen viel schneller kaputt als noch in Dark Souls 1. Man muss da viel mehr drauf achten, man braucht immer eine Backup-Waffe. Und dann habe ich halt die ganze Zeit gedacht, naja, das ist halt einfach so, das ist jetzt anscheinend in dem Dark Souls 2 so angedacht gewesen, dass das jetzt alles so schnell kaputt geht und dann passt das auch, aber dass ich den Weg zwischen zwei Bonfire nicht überstehe mit meinem Katana, weil es bei einem Schlag ungefähr, weiß ich nicht, so ein 50stel, also ein 50stel ist übertrieben, so ein 20stel seines Lebens ungefähr verliert und ich nicht wahnsinnig viele Schläge hinkriege und super aufpassen muss, was ich tue, nie schlagen, wenn gar kein Monster in der Nähe ist, das ist tatsächlich doch einfach ein Bug und ich bin sehr glücklich, dass ich das jetzt rausgefunden habe und dass FromSoft gesagt hat, sie patchen das so schnell wie möglich, dann kann ich tatsächlich ein bisschen entspannter durch diese Welt gehen. Ansonsten, über Dark Souls 2 haben wir schon geredet, macht mir immer noch nach wie vor sehr viel Spaß, muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen, aber sobald das gefixt ist, glaube ich, bin ich echt ein bisschen glücklicher auch mit meinem Dark Souls 2 Erlebnis. Ja. Sehr gut. Allerdings. Und wie sieht's bei dir aus? Ich habe jetzt leider ja mir eine mündliche Prüfung angelacht für den nächsten Monat. Aber das war auch irgendwann wieder Zeit. Das heißt, ich bin wieder mehr im Arbeitsmodus, habe wieder nicht ganz so viel Zeit. Bin aber fast mit Persona 3 fertig. Dann kann ich mich endlich komplett Bloodborne widmen. Abgesehen von den paar Tage, in denen ich Final Fantasy 14 spiele, weil ich mittlerweile in einer Raid-Gruppe bin und auch jetzt so zum ersten Mal richtig anfange, in einem MMO zu raiden, was auch eine ganz neue, aber auch sehr spaßige Erfahrung ist. Mhm. Aber da werden wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ja, vielleicht. Womit ich ja fast schon ein bisschen andeute, was unser Hauptthema ist, nämlich Final Fantasy 14. Nein. Ja, ich werde einfach mal kurz die News-Übersicht machen, was wir heute vorhaben. Attacke. News-technisch waren die letzten zwei Wochen nicht so viel Wichtiges. Wir haben jetzt aber trotzdem mal drei News rausgezogen, wo wir das Gefühl hatten, dass sie jetzt nicht vielleicht unbedingt mega relevant und wichtig sind, aber trotzdem relevant genug oder auch interessant genug, vor allem auch für uns beide, dass wir sie auf jeden Fall mal erwähnen wollen. Und zwar das erste ist, dass EA und DICE zum ersten Mal ja Material, ich will jetzt nicht sagen richtig Gameplay-Footage oder so, Material aus zu Star Wars Battlefront gezeigt haben. Es gab da einen Trailer und auch super viele andere Informationen, die sie dann veröffentlicht haben, wie das Ganze angekommen ist und ja genau, was so der Inhalt dieser ganzen Informationen war. Dazu wird Merlin am Anfang etwas sagen. Dann werde ich etwas zu einer Ankündigung eines neuen Spiels von Square Enix sagen, nämlich Star Ocean 5. Es wurde doch für viele etwas überraschend jetzt angekündigt, nachdem Star Ocean jetzt dann doch recht lange, ja, dormant war und man schon Zweifel hatte, ob die Serie überhaupt noch weitergehen wird, wurde jetzt ein neuer Teil angekündigt. Was es damit auf sich hat, werde ich nachher noch was dazu erzählen. Und die letzte News, die handelt zum, ja, neuen Mass Effect. Keine Ahnung, ob es dann eine Mass Effect 4 sein wird oder einen anderen Titel tragen wird. Auf jeden Fall sind da aus einem Survey relativ viele Informationen, also oder vermutlich viele Informationen für das neue Mass Effect geleakt, was da alles für interessante Informationen drin standen und ob diese Informationen auch wirklich, ob die wirklich legit sind oder ob man das Gefühl hat, dass da vielleicht auch ein paar falsche Informationen drin sein könnten. Dazu wird Merlin danach noch was sagen. Und unser heutiges Hauptthema ist, wie wir beide auch finden, ein sehr spannendes, nachdem wir ja letzte Woche schon zu Warcraft geredet haben und es da natürlich auch um World of Warcraft ging, haben wir uns gedacht, dass wir uns heute mal mit dem gesamten Genre des MMOs beschäftigen wollen, also massively Multiplayer-Online-Spiele, hauptsächlich natürlich RPGs, aber es gibt auch natürlich auch andere Titel in dem Genre, die es wert sind, mal besprochen zu werden. Wir möchten ein bisschen auf die Geschichte des Genres eingehen, dabei auf ein paar Meilensteintitel und natürlich dann auch auf die Faszination dieser Spiele oder dieses Genres eingehen. Und da würde ich einfach mal sagen, legen wir gleich einfach mal los mit Star Wars Battlefront. Ja, Star Wars Battlefront. Wie du es ja schon gesagt hast, da gab es jetzt einen Trailer, der veröffentlicht wurde auf dem Star Wars Fest in Anaheim, das ja vor einigen Wochen stattgefunden hat. Da gab es dann auch die erste offizielle richtige Ankündigung. Wir wussten ja schon vorher, dass DICE für EA an einem Star Wars Battlefront arbeitet, an einem Star Wars Battlefield quasi. Jetzt gab es dann, wie gesagt, die offizielle Ankündigung und auch einiges an News und Informationen dazu. Das war tatsächlich ganz interessant zu sehen, vor allem, glaube ich, weil jetzt gerade durch den Film auch doch nochmal einiges an Hype entstanden ist um das Spiel herum. Ich war ja am Anfang relativ skeptisch, wie viele Leute sich tatsächlich dafür interessieren, aber da man jetzt dann auch wieder einige Trailer eben zum Film gerade derzeit hat und allgemein, glaube ich, wieder so ein bisschen mehr Star Wars-Enthusiasmus-Atmosphäre aufkommt, ist es doch tatsächlich so, dass einige Leute sich, glaube ich, doch sehr für diesen Titel auch interessieren. Zu Recht ja auch, weil ich meine, ein Battlefield im Star Wars-Universum ist immer noch eine sehr gute Idee, wie ich finde. Ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, die ersten Informationen zum neuen Battlefront, dass es einfach Star Wars Battlefront heißen wird. Es gab ja schon Star Wars Battlefront 1 und 2. Es wird also nicht Star Wars Battlefront 3 sein, sondern wird so eine Art Reboot der Serie werden. Das ist tatsächlich auch schon so ein bisschen fast, hat man das Gefühl, manchmal die Ausrede für DICE, gewisse Dinge, die es in Star Wars Battlefront 1 und 2 schon gab, die auch durchaus beliebt waren bei Fans, beziehungsweise die einfach auch dazu beigetragen haben, dass eben Battlefront 1 und 2, besonders der zweite Teil, ja doch sehr beliebte Spiele waren, gestrichen hat. Das betrifft hauptsächlich eigentlich den Umfang. Jetzt am Anfang gab es, wie gesagt, einige Informationen, was den Umfang des Spiels angibt, und da gab es dann auch schon gleich viele Fans, die gesagt haben, dass sie da sehr enttäuscht sind, was da derzeit angekündigt wurde, einfach weil es eben im Vergleich zu Star Wars Battlefront 2, das jetzt mittlerweile fast 10 Jahre alt ist, relativ wenig ist. Es wird im Launch 4 Planeten geben, die bespielbar sind. Das beschränkt sich komplett vom Szenario her auf die Zeit des Galaktischen Imperiums, also die Zeit von Episoden 4 bis 6, also die klassischen Episoden von damals eben. Das wird im November erscheinen, das Ganze. Es ist auch schon der erste DLC angekündigt worden, gleich im Zuge dessen, der dann am 12. Dezember erscheinen wird. Ich glaube, 1 oder 2 Wochen, bevor dann der Film auch rauskommt, und heißt auch passend Battle of Jakku. Das ist eben der Planet, der eben auch schon im Trailer gezeigt wurde, zum Star Wars Film wiederum. Ist also ein Tie-In, ganz klares. Es wird jetzt vom Gameplay her einen ganz klaren Fokus auf den Multiplayer geben, wohingegen Star Wars Battlefront 1 und 2 ja noch Kampagnen hatten. Wird es diesmal keine Solo-Kampagne in Star Wars Battlefront geben. Es wird einzelne Solo-Missionen geben, die man dann auch im Koop mit einem Kumpel zusammen durchspielen kann. Das sind aber, wie gesagt, nur so kleine Skirmishes. Insgesamt wird schon definitiv das Hauptaugenmerk auf dem Multiplayer liegen. Es gibt einen Multiplayer-Modus, wie auch im Vorgänger schon First- und Third-Person, zwischen der man wechseln kann. Es wird nach wie vor die Möglichkeit geben, wenn man eben einige Abschlussserien abgeschlossen hat, dann kann man sich in einen der Helden aus der Star Wars-Sage eben quasi transformieren und dann eben als Darth Vader zum Beispiel über das Schlachtfeld brettern. Da sind, wie gesagt, Darth Vader und Boba Fett schon bestätigt für. Es gibt auch ein geringeres Cap für Mitspieler. Es werden nur 40 Teilnehmer maximal geben im größten Modus, Spielmodus. Der größte Spielmodus scheint Walker Assault zu sein. Da war dann im Trailer auch schon ein AT-AT zu sehen, der durch einen Wald stapft. Leider hat mittlerweile DICE auch schon gesagt, dass dieser AT-AT nicht frei steuerbar sein wird. Das heißt, der wird sich auf einem vorgegebenen Pfad bewegen. Da haben sich auch schon einige Leute ein bisschen drüber geärgert, zumal auch schon angekündigt wurde, dass es keinerlei Raumschlachten geben wird. In Star Wars Battlefront 2 gab es eben auch Raumschlachten, die sehr, sehr beliebt waren. Die wird es auch nicht geben. Es wird Flugzeuge geben. Es wird also wahrscheinlich TIE Fighter und X-Wings und sowas geben. Allerdings nur in bodennahen Luftgefechten, so wie es aussieht. Wie gesagt, sämtliche Weltraumschlachten wurden komplett gestrichen. Es gibt auch keine klassischen Klassen mehr. Man kann die Ausrüstung einfach individuell zusammenstellen und dann eben mit Gepäcklimit als einzige Beschränkung relativ frei seinen Kram basteln. Es wird auf jeden Fall sowas wie kleinere Bodenfahrzeuge auch geben, wie zum Beispiel Speederbikes, die man auch schon im Trailer an sich gesehen hat. Und ja, wie gesagt, eine Solo-Kampagne ist komplett gestrichen worden. Zur Technik, glaube ich, braucht man nicht wahnsinnig viel sagen. Es ist halt die Frostbite-Engine. Das Ganze sieht wunderschön aus. Am Anfang gab es ja relativ viel hin und her, ob jetzt eben der Trailer tatsächlich Ingame-Grafik ist, beziehungsweise Ingame-Footage. Da ist, glaube ich, einfach nur das Missverständnis, was Ingame-Grafik und Ingame-Footage wirklich sind. Ja, das ist Ingame-Grafik, weil es die Frostbite-Engine ist, die das Ganze produziert. Das heißt aber nicht, dass tatsächlich das Gameplay so aussehen wird. Das sind eben Ingame-Szenen, weil es die Frostbite-Engine ist, aber das Spiel letztendlich wird garantiert nicht so aussehen. Es gibt jetzt auch schon einige Screenshots, die dann eher ein Bild, glaube ich, repräsentieren, wie das Ganze aussieht. Kann man einfach im Internet googeln und sich mal schnell angucken. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken drüber machen, aber ich glaube, wie gesagt, auch, dass das größte Problem derzeit ist, dass die meisten Fans einfach enttäuscht vom Umfang sind. Star Wars Battlefront 2 hat tatsächlich damals zu seiner Zeit schon wesentlich mehr geboten als das jetzt. Einige Leute waren auch irritiert davon, dass eben DICE dann auch relativ, naja, sagen wir schon fast etwas aggressiv eben in der Werbung damit umgeht, dass es jetzt eben gewisse Features gibt, die es in Originalen auch schon gab, die sie jetzt aber eben, wie gesagt, bewerben als etwas ganz Neues, eben weil sie so ein bisschen diesen, ja, dieses Reboot ausnutzen wollen, haben manchmal das Gefühl im Marketing, um zu sagen, ja, und dann könnt ihr sogar mit Darth Vader spielen. Da gibt es auch eine sehr interessante Kolumne, die ich dazu gelesen habe, wo eben ein ehemaliger Star Wars Battlefront 2 Spieler, ein großer Fan, gesagt hat, ja, man hatte manchmal das Gefühl, es wird da mir etwas als neu verkauft, was man selbst mit einem Handwinken abtut, zum Beispiel eben diese Star Wars Geschichte, dass man eben als Darth Vader spielen kann, da war seine Antwort darauf, dass ihm ein enthusiastischer Marketingmann das erzählt hat, dass es man eben, ja, man kann sogar als Darth Vader spielen, da war seine Antwort darauf, ja, aber das konnte man doch schon immer. Was ist denn jetzt das Neue daran? Übrigens, ja. Im neuen Mario kannst du auch Mario spielen. Ja, so ungefähr. Also es war tatsächlich wohl ein bisschen ernüchternd für viele Fans, wir sind jetzt mal gespannt. Ich glaube, die meisten sind trotzdem immer noch gespannt auf den Titel, haben immer noch Bock drauf. Es ist immer noch ein Battlefield von DICE eben im Star-Wars-Universum, das kann eigentlich nicht allzu verkehrt laufen. Andererseits, klar, wenn man jetzt eben den geringen Umfang sieht und jetzt schon der erste DLC angekündigt wurde, haben natürlich viele Leute auch schon so ein bisschen Angst, es ist EA, wer weiß, was da alles an DLCs rauskommt, um dann eben letztendlich den alten Umfang eines Star Wars Battlefronts 2 zu erreichen, bloß halt eben, dass du, keine Ahnung, deine 40, 50 Dollar mehr hinblätterst, weil du alles in DLCs kaufen musst. Das müssen wir, wie gesagt, abwarten. Schauen wir jetzt mal, es sieht auf jeden Fall toll aus, ich glaube, es sind auch einige Leute gespannt, aber eine gewisse Ernüchterung hat sich definitiv schon eingestellt bei der ganzen Sache. Ja, für mich als Star Wars... weiß ich, Novizen oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Ich habe den Trailer damals gesehen, habe gedacht, ja, das sieht ganz nett aus, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. Auch erst, als ich dann mit mehreren darüber gesprochen habe, habe ich dann überhaupt zum Beispiel überhaupt erst erfahren, dass DICE gar nicht die ersten zwei Star Wars Battlefronts entwickelt hat. Ich bin einfach damals irgendwie fest davon ausgegangen, dass das einfach damals schon ein Star Wars Tie-In in die Battlefield-Franchise war. Aber war es ja anscheinend nicht, also auch wieder was gelernt. Aber ja, ansonsten... kann ich das nachvollziehen, dass das Fans auf jeden Fall enttäuscht sind, wenn man das Gefühl, okay, ein Spiel, das, ich weiß nicht, Star Wars Battlefront 2 ist ja bestimmt schon über fast zehn Jahre alt, oder? Müsste ja damals relativ auf der PS2 erschienen. Es müsste relativ genau 10 Jahre alt sein. Ich glaube, es ist 2005 erschienen. Ich bin mir nicht genau sicher, wann im Jahr 2005, aber es müsste ziemlich genau 10 Jahre alt sein. Wenn so ein Spiel schon mehr Umfang hat als das jetzt und auch so Sachen, wenn du jetzt meinst, ich habe jetzt wieder vergessen, wie die Dinge heißen, aber wenn du in diesen riesigen Mechs nur auf Schienen in einem Spiel heutiger Technologie bewegen kannst, fände ich das schon sehr komisch, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, es ist ein bisschen komisch. Wir haben auch schon gesagt, sie haben tatsächlich, es ist eine reine Designentscheidung, haben sie gesagt. Es hat nichts mit technischen Limitationen zu tun, sondern sie haben gesagt, sie haben sich rein für Spieldesign dazu entschieden. Sie meinten, dass mehr Freiheit bedeutet nicht immer gleich mehr Spielspaß. Sie haben also wahrscheinlich auch mit frei steuerbaren AT-ATs experimentiert, sich aber dagegen entschieden. Trotzdem, klar, gerade Battlefield mit seinen riesigen Schlachtfeldern hat man das Gefühl, auch da könnte ein AT-AT durchaus einfach sich frei bewegen. Aber ja, es gibt viele verschenkte Chancen, hat man das Gefühl, in dieser ganzen... Aber man hat ja noch Gameplay-Technik nicht so viel gesehen. In der Tat, ja. Auf jeden Fall. Das müssen wir erst noch abwarten, aber wie gesagt, so ein bisschen Ernüchterung hat sich da auf jeden Fall schon eingestellt und für mich persönlich auch durchaus verständlich, dass das der Fall ist. Jetzt müssen wir halt schauen, wie das letztendlich Spiel wird. Ich glaube, mit dem Hype des Films und allem drum und dran wird es genug Leute geben, gerade weil eben das Alter auch schon 10 Jahre alt ist, wird es genug Spieler geben, die das noch nie gespielt haben und entsprechend nicht besonders prädispositioniert sind. Klar regen sich jetzt erstmal die Fans auf, die damals Fans von Star Wars Battlefront 2 waren, aber das ist wahrscheinlich nicht der Großteil der Käuferschaft. Vor allem selbst wenn, also ich habe das Gefühl, viele haben einfach Bock, einfach einen Shooter mal wieder zu spielen im Star Wars-Universum. Und definitiv, ja. Ich glaube auch, die meisten, die sie jetzt ärgern, werden letztendlich trotzdem dem Spiel eine Chance geben, auf jeden Fall. Sollte man auch. Ist ja immer das Gleiche. Leute würden sich ja nicht ärgern, wenn sie nicht ein großes Interesse an diesem Spiel haben. Ja, in der Tat. Das stimmt allerdings. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Star Wars 5. Genau. Square Enix hatte letzte Woche eine Teaser-Website am Laufen, wie so oft so in einem Jahr. Also ich würde fast sagen, ich habe mittlerweile das Gefühl, Square Enix hat jeden Monat so eine Teaser-Website irgendwie am Laufen. Und bisher war es eigentlich immer die Regel, wenn eine Square Enix-Teaser-Seite irgendwie da online ist, dann ist es entweder ein Handyspiel oder ein Browserspiel oder sonst irgendwas. Also irgendwas, was nicht interessant ist und als Zeitverschwendung angesehen werden könnte. Aber diesmal wurden wir überrascht, und zwar handelt es sich diesmal tatsächlich um die Ankündigung von Star Ocean 5, was ziemlich viele überrascht hat, inklusive mir, weil vor, ich glaube, 1,5 Monaten die News reinkam, dass TriAce, also der Entwickler, die normalerweise die Star Ocean Spiele entwickelt haben, für Square Enix von einem Mobile Game Publisher gekauft wurden und eigentlich viele Leute davon ausgegangen sind, das ist sozusagen das Ende von dem Tri-Ace, das man eben bisher kannte, nämlich Tri-Ace, die hauptsächlich für Square Enix, aber auch für Sega eben Konsolenspiele entwickelt haben, vor allem JRPGs. Und es kam dann zwar im Nachhinein noch eine News raus, dass die Mutterfirma nicht vorhat, die Geschäftsstrukturen jetzt bei Tri-Ace entscheidend zu verändern, aber trotzdem hatten viele das Gefühl, okay, damit ist es eine der alten großen JRPG-Schmieden Japans gestorben. Dem ist zum Glück nicht so, also Star Ocean 5 ist eine Entwicklung für PlayStation 4 und PlayStation 3 und wird auch von Tri-Ace selbst entwickelt. Man hat ein paar Screenshots bisher veröffentlicht, leider noch keine bewegten Szenen, aber vom Grafikstil her orientiert man sich da ganz an den letzten Teil, nämlich Star Ocean 4. Storytechnisch spielt es anscheinend zwischen Teil 2 und Teil 3, also 4 war ja ein Prequel zu 1. Man möchte sich aber generell, so wie man das mitbekommen hat, zumindest storytechnisch eher von Star Ocean 4 ein bisschen absetzen und wieder zu den Wurzeln zurückkehren. Kampfsystem haben noch nicht so viel gesagt, außer dass es klassische Star Ocean Fanfare sein wird. Also für die Leute, die Star Ocean nicht kennen, Star Ocean hat ein ähnliches Kampfsystem wie Tales of. Ich würde sagen, noch ein bisschen schnelleres und ein bisschen, ja, komplexer, wenn man so möchte. Mehr Combos, mehr Möglichkeiten, Abilities aneinander zu canceln. Ist meiner Meinung nach eines der, ja, spaßigsten Real-Time-Action-Kampfsysteme im JRPG-Bereich. Das Einzige, was sie anscheinend verändern wollen, ist, dass es keine separaten Kampfbildschirme mehr geben soll, sondern dass es seamless passieren soll, so auch wie auch im neuesten Tales-Teil. Dass sie einfach mit diesem Teil auch wieder ältere Fans wieder ansprechen wollen, weil Star Ocean 4, obwohl ich Star Ocean 4 ziemlich geil fand, weil das meiner Meinung nach das beste JRPG-Kampfsystem aller Zeiten hat, wurde es doch von sehr vielen kritisiert für einen absolut schrecklichen Cast, für ganz schrecklichen englischen Voice-Over, fragwürdige Story-Entscheidungen. Wollen sie bei Star Ocean 5 wieder so ein bisschen anscheinend dann wieder in Richtung Star Ocean 3 bewegen, wie gesagt. Das Logo ähnelt dementsprechend auch dem von Star Ocean 3 mehr. Ja, insgesamt, die JRPG-Fan-Community ist sehr gespannt drauf und auch sehr überrascht. Wir haben eigentlich erwartet, dass es diese Zeit der, sage ich jetzt mal, Mid-Budget-JRPGs auf Konsolen eigentlich vorbei ist und dass Japan sich mittlerweile nur noch, es gibt immer nur noch AAA-JRPGs wie Final Fantasy oder Dragon Quest oder Kingdom Hearts oder halt JRPGs auf Handhelds oder eben auf Smartphones. Und Square Enix hat momentan das, oder gibt momentan so ein bisschen das Gefühl zurück, dass es vielleicht nochmal eine Rückkehr von, sag ich mal, so mittleren, Mittelbudget-JRPGs kommen könnte. Es erscheint ja zum Beispiel auch ein neues Saga für die PS Vita, auch nicht für Mobile, da haben sich schon viele, waren schon viele überrascht davon und Square Enix teased momentan auch für nächstes Jahr, da ist das 25. Jubiläum der Seiken Densetsu-Reihe, die heute hierzulande wahrscheinlich eher als Mana-Reihe bekannt ist und mittlerweile, nachdem jetzt Star Ocean wieder lebt, Saga wieder lebt, gibt es sogar optimistische Stimmen, die sagen, vielleicht könnte es auch dann ein neues Seiken Densetsu bzw. einen neuen Mana-Teil für Konsolen geben. Was ziemlich cool wäre, meiner Meinung nach, weil gerade in während der PS2-Zeit, die ja auch noch neben der PS1-Zeit so als die goldene Ära der JRPGs galt, waren es nicht nur die großen JRPGs, die vor allem da überragt haben, sondern eben auch die Masse von vielen, sag ich mal, eben Mittelproduktionen wie Star Ocean, wie Suikoden, wie Breath of Fire, die eben auch die ganze Community so am Leben erhalten haben. Und das wäre eigentlich ganz schön. Die vor allem ja auch qualitativ super waren, ja. Also muss man auch sagen. Wäre also schön, wenn das wieder, sag ich mal, wieder vielleicht eine neue Renaissance von JRPGs vielleicht erzeugen könnte. Auch wenn ich dran glaube, aber ich bin momentan wieder ein bisschen optimistischer, vor allem, weil es anscheinend auch ein paar Leute gibt, ein paar Insider, die gesagt haben, dass Konami eventuell sogar an einem neuen Suikoden arbeitet. Also mal abwarten, aber ich habe mich sehr gefreut, als ich diese Ankündigung mitbekommen habe, habe es auch erst gar nicht glauben können, dachte, irgendjemand trollt mich auf Twitter, aber ja, ich freue mich sehr drauf. Grafisch, vielleicht für die, die es interessiert, wird wahrscheinlich keine Bäume rausreißen, die PS3-Version wird die Lead-Plattform sein und die PS4-Version eher ein Port, wahrscheinlich auch vor allem für den Westen, dementsprechend technisch braucht man sich da, glaube ich, keine große Hoffnung machen, dass das da Bäume rausreißt, aber die Screens, die man bisher gesehen hat, die sahen auf jeden Fall okay aus. Ich meine, darum geht's ja, glaube ich, auch in dem Bereich tatsächlich nicht. Gerade eben, wenn es eben so ein Double-A, so ein Mid-Budget-Spiel quasi ist irgendwie, das schon relativ viel Geld verschlingt, aber eben kein Triple-A-Titel ist, glaube ich, kann man da tatsächlich auch mit sowas rechnen. Es ist immer ein bisschen nervig, habe ich das Gefühl, wenn man manchmal in die Diskussion reinschaut, vor allem im Westen ist dann immer so, wenn du dann so ein Spiel hast, Dann kommen dann erst Beschwerden, es ist Cross-Plattform, das hilft der PS4 schon wieder in Japan nicht weiter. Warum noch für die PS3? Das sieht ja dann gar nicht so gut aus. Und man sich dann immer überlegt, naja, wir hatten schon die Überlegung, es wird entweder gar kein Star Ocean geben oder wenn es eins gibt, dann für Mobile. Wir müssen, glaube ich, froh mit dem sein, was wir kriegen. Zum einen das und zum anderen müssen wir jetzt ja auch mal ganz ehrlich sein und sagen, dass Grafik in Japan so irrelevant ist, dass man jetzt nicht behaupten könnte, die JRPGs würden derzeit in irgendeiner Form grafische Vorteile von irgendwelchen Plattformen pushen. Klar, es ist schon relevant quasi, wenn es ein exklusiver Titel für die PS4 wird, weil das nochmal ein Kaufgrund für die PS4 wäre, aber ich glaube, gerade technisch muss man sich da jetzt irgendwie nicht hinstellen und sagen, naja, das ist ja dann auch technisch eingeschränkt, weil es auch für die PS3 kommt. Also ich habe wenige JRPGs bisher gesehen, die auf der PS4 gekommen wären, die jetzt irgendwie nicht auch auf der PS3 wahrscheinlich gelaufen wären oder eh auf der PS3 auch gekommen sind. Das Einzige ist wahrscheinlich Final Fantasy 15. Ich wollte sagen, das einzige aktuelle Beispiel, das mir einfällt, wäre tatsächlich Final Fantasy 15, das relativ aufwendig mit seiner Grafik ist. Wobei auch da genug Leute sagen, rein technisch gesehen ist das jetzt auch irgendwie kein Meilenstein und wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist auch der Anspruch nicht da. Ich wüsste nicht, warum das irgendwie relevant sein soll. Ist auch okay. So. Absolut. Ich meine, das Interessante ist tatsächlich dabei, finde ich so, dass ja mittlerweile Square Enix, was heißt mittlerweile schon seit geraumer Zeit, diesen Ruf weg hat von, wir kündigen an, dass wir demnächst eine Ankündigung haben und die Ankündigung wird irgendein Update für irgendwas Irrelevantes sein. Dass tatsächlich mal einfach bei so einer Aktion was bei rumkommt. Ich meine, selbst du bist da ja schon ein Stück weit fast schon, naja, zynisch abgeneigt und sagst, ach, wird schon irgendwie nicht spannendes sein und glaubst am Anfang Twitter-Guide, dass das tatsächlich mal eine relevante Ankündigung kam. Ich meine, das ist das Ding, in jedem Forum-Thread, in dem es darum geht, neuer Square Enix-Teaser. Das erste Bild, das jetzt seit der PSX gepostet wird, ist halt Hashimoto, wie er Final Fantasy 7 PS4 ankündigt. Ja, richtig. Es ist halt so dieses Underwhelming, was man irgendwie mittlerweile von Square Enix auch gewohnt ist und dass tatsächlich dann mal irgendwie sowas wie Star Ocean 5 kommt, dass viele Leute sich lang gewünscht haben, wo viele Leute gedacht haben, das wird nie im Leben kommen, dass tatsächlich dann noch kommt, auch für die großen Plattformen in Anführungsstrichen. Das ist tatsächlich, finde ich, schon an sich spektakulär interessant genug, um dem Ganzen ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Ich persönlich habe nie ein Star Ocean gespielt, ich bin da komplett raus, ich habe auch keine Ahnung, wie diese Spiele sind. Aber finde es zumindest cool tatsächlich auch, dass irgendwie tatsächlich der eine oder andere Hersteller, allen voran eben Square Enix, dann doch auch die Konsolen da noch nicht so ganz aufgibt. Man hatte ja doch so ein bisschen Angst eine Zeit lang, dass tatsächlich einfach dieser ganze Markt da im Mobile-Bereich verschwindet und die Konsolen da so ein Stück weit aussterben. Wenn man sich Verkaufszahlen anguckt, dann ist das ja auch so ein bisschen der Fall. Aber es ist trotzdem schön, dass die da noch irgendwie unterstützt werden, auf jeden Fall. Und so ein Titel wie Star Ocean 5, der eben auch ein kleiner Fan-Favorite vielleicht ist, wenn er natürlich auch nur so seine Nische hat, aber trotzdem trägt er, glaube ich, durchaus zu bei, dass da irgendwie noch so ein bisschen mehr Hoffnung vielleicht besteht tatsächlich. Also kann ich schon durchaus nachvollziehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur eigentlich vermutlich größten News, die letzten zwei Wochen irgendwie so über unsere Bildschirme geflimmert ist. Tatsächlich war ich jemand, der am Anfang sich sogar eigentlich gar nicht da wirklich mit beschäftigen wollte, weil ich zum einen skeptisch war, wie viel davon jetzt wirklich stimmt und zum anderen vielleicht auch die ganze Information noch nicht haben wollte. Letztendlich Spoiler, nicht nur... Fragezeichen. Naja, Spoiler kann es noch nicht wirklich geben, gibt's auch nicht, das kann ich jetzt schon sagen. Das ist tatsächlich einfach nur quasi ein Spoiler dafür, was Mass Effect 4 ungefähr wird, wobei weniges davon richtig mega überraschend ist. Gerade deswegen habe ich aber auch das Gefühl, es ist sehr realistisch, was dann da eben geleakt ist, als tatsächlich die Zukunft von Mass Effect. Steigen wir einfach gleich mal ein. Grundlegend, es ist etwas geleakt, wie Josh gerade schon gesagt hat, eine Survey, die BioWare anscheinend unter einigen ausgewählten Usern durchgeführt hat. Dabei ging es wohl hauptsächlich darum, den Usern ein bisschen zu präsentieren, was Mass Effect 4 sein wird, um eben so ein bisschen zu hören, was die Leute am spannendsten finden. Wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass man in Zukunft eben genau dann in der Kampagne, die demnächst folgen wird, wahrscheinlich in der Werbung, im Marketing eben diese Bereiche fokussiert, die eben in diesem Survey als besonders interessant hervorgehoben wurden. Ob das tatsächlich der Fall ist, können wir nicht so genau sagen. Ob es die Survey überhaupt richtig gab, können wir nicht sagen. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass es eben sehr legit ist. Zum einen ist es so, dass damals bei Dragon Age Inquisition auch schon auf dieselbe Art und Weise damals Informationen geleakt sind. Damals haben die meisten Leute das ziemlich ignoriert, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es zwar nicht im Detail alles stimmte, was ja auch Sinn macht, wenn eben die Entwicklung noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber im Kern doch sehr, sehr akkurat beschrieben hat, was letztendlich bei Dragon Age Inquisition im Vordergrund stand. Und auch zum anderen gibt es einen relativ bekannten, sagen wir mal, Leaker, der auch schon im NeoGAF dazu etwas kommentiert hat, nämlich ein User namens Shinobi602. Der hat schon relativ viele große Sachen akkurat geleakt. Einiges zu Halo 5, zu Battlefield Hardline, alles Mögliche. Ist also schon bereits bekannt in Videospielkreisen als jemand, der sehr zuverlässig in der Hinsicht ist und der hat gesagt, ja, das ist the real deal, das ist wirklich tatsächlich, was da drin steht, stimmt alles genauso, wie der Poster es dann ja quasi claimt. Interessant ist tatsächlich, was da jetzt eben quasi geleakt ist. Das meiste davon, wie gesagt, glaube ich, wird die wenigsten, die Mass Effect gespielt haben, tatsächlich groß überraschen, aber trotzdem passt es eben gerade deswegen auch sehr gut eben in das, was wir bereits über Mass Effect wissen, das ist ja relativ wenig. Ich fasse einmal mal ganz kurz zusammen, da gibt es tatsächlich krass viele Informationen, wir werden den Artikel verlinken, in dem ihr euch das alles mal auch im Detail angucken könnt, um es grob zusammenzufassen für die Leute, die es interessiert. Das Ganze wird im Helios-Cluster spielen, das heißt also ein ganzes Stück entfernt von unserem eigenen Sonnensystem. Das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich so ein bisschen die Möglichkeit für BioWare, sich eben nicht auf ein Kanon-Ende einigen zu müssen. Das große Problem ist ja bei Mass Effect 3, dass man eben verschiedene Möglichkeiten hatte, das Spiel enden zu lassen. Man müsste sich jetzt also für ein Kanon-Ende entscheiden, was wiederum bedeuten würde, man müsste relativ vieles eben aus der Lore streichen, was für viele Leute eben Teil der Lore ist, ja, ihres eigenen Spielerlebnisses. Ist ja auch besonders wichtig bei Mass Effect, weil eben diese ganze Story mit dem Übernehmen der Spielstände und den eigenen Entscheidungen ja sehr, sehr individuell für einen auch quasi erlebbar ist. Und ich glaube, sie wollten sich wirklich möglichst fern davon halten, eben jetzt ein Kanon-Ende zu schaffen und zu sagen, das ist jetzt das Ende. Vielleicht werden sie entsprechend gar nicht darauf eingehen, wie sie selbst sagen oder wie es in der Survey heißt. Es ist also sowohl zeitlich als auch rein räumlich sehr weit von unserer eigenen Galaxie entfernt. Das heißt also, vielleicht gehen sie gar nicht darauf ein, was in Mass Effect 1 bis 3 passiert ist. Das Cluster soll insgesamt ungefähr 4-mal so groß sein, wie das, was man in Mass Effect 3 zur Verfügung hatte. Das ist tatsächlich ziemlich riesig. Man spielt jemanden, der sich derzeit noch Pathfinder nennt. Vom Prinzip her einfach ein, sagen wir jetzt mal, trainierter, kampferprobter Entdecker, der ins Helios-Cluster geschickt wurde, um eben neue Kolonien und mögliche neue Heimat oder zumindest Kolonieplaneten für die Menschheit zu finden. Er ist deswegen auch entsprechend so weit entfernt von der Heimat. Es ist tatsächlich so, dass es auch wieder, und das erinnert sehr stark an Mass Effect 1 bis 3 eben, eine alte Alien-Rasse gibt, die anscheinend schon vorher auf diesem Planeten war, die schon ein sehr hohes technologisches Zeitalter erreicht hatte, dann irgendwann einfach verschwunden ist. Das ist vom Prinzip her wie Protheans, oder ich glaube Proteaner hießen sie im Deutschen, im Mass Effect 1 bis 3. Wahrscheinlich auch die Erklärung, warum wir es überhaupt geschafft haben, da hinzukommen. Ich meine, das große Problem, was sich viele Leute jetzt schon ausdenken können, ist, dass man ja in Mass Effect 1 bis 3 Mass Effect Relays hatte. Die Mars Relays, deswegen heißt das Spiel auch so, sind ja quasi das, was dann die ersten Alien-Rassen überhaupt miteinander verbunden hat. Darum dreht sich auch letztendlich die ganze Geschichte. Und diese Relays dienen ja dazu, von Sonnensystem zu Sonnensystem zu reisen, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass das außerhalb der Mars-Relay-Reichweite liegt, wo wir jetzt uns gerade befinden, ist natürlich die Frage, wie können wir uns zwischen Sonnensystemen und her bewegen, die ganze Technologie, die eben die Protheans uns geliefert haben, was bringt sie uns in einem Cluster, das eben von denen nicht besiedelt wurde? Ein bisschen scheint es so, als ob eben diese Remnant genannten Überbleibsel quasi, oder diese Remnant genannte Alien-Rasse, sowas ähnliches sind für diesen Bereich der Galaxie, wie es eben die Protheans für unsere Heimatgalaxie quasi waren. Ist auf jeden Fall schon ganz spannend, definitiv. Erinnert natürlich trotzdem ein bisschen frappierend eigentlich an Mass Effect 1 bis 3, aber wahrscheinlich brauchen sie irgend so ein Device. Diese Remnants werden noch eine relativ große Rolle spielen. Die Technologie, die man in den Ruinen von ihnen findet, kann man eben relativ direkt tatsächlich, ein bisschen anders als in Mass Effect 1 bis 3 noch, in Technologie für sich selbst umsetzen. Es wird auch Raids geben, die man unten in den Dungeons führen kann, die man in diesen Remnant-Überbleibseln quasi findet. Das sollen besonders anspruchsvolle kleine Abschnitte sein, in denen man sich eben rätselt und herausschießt aus einem Dungeon, um eben besonders kräftige und durchschlagkräftige Loot eben zu erlangen. Das Hauptaugenmerk des Gameplays wird allerdings wahrscheinlich darauf liegen, Ressourcen zu sammeln, was ja relativ, sagen wir jetzt mal, unbeliebt war in den ersten Mass Effect Teilen, und Kolonien aufzubauen. Das Ressourcensammeln ist tatsächlich allerdings so, dass man wahrscheinlich, so wie es aussieht, Kolonien spezielle Aufgaben geben kann. Es wird Kolonien geben, die zum Beispiel mehr exploren, die neue Missionen für einen freischalten und quasi suchen. Es wird Kolonien geben, die hauptsächlich Ressourcen abbauen, die danach noch auf dein Konto tickern. Diese Kolonie muss man auch ab und an mal wieder verteidigen. Es wird Strike-Team-Missionen geben, die sind einmal durch NPCs quasi durchgeführt, die man nach und nach freischaltet, anheuert, mit besserer Ausrüstung ausstattet, auflevelt und so weiter, die dann für einen zum Beispiel Kolonien verteidigen oder kleine Missionen irgendwie erfüllen, um eben Loot für einen zu sammeln. Es gibt aber auch aktive Strike-Team-Missionen, so wie es aussieht, wo man dann selbst in einem Multiplayer-Modus quasi an solchen Missionen teilnehmen kann. Das ist wie der Horde-Modus aus dem ersten Teil. Das heißt also, mit 2 bis 3 Kumpels spielt man eben gegen eine einstürmende Horde von KI-Gegnern, muss gewisse Aufgaben erfüllen, Punkte verteidigen oder Punkte einnehmen oder dergleichen. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass der Multiplayer-Modus relativ aktiv in den Singleplayer integriert sein soll. Auch noch anders als in Mass Effect 3 zum Beispiel wird es auch so sein, dass sämtliche Belohnungen, die man im Multiplayer-Modus kriegt, tatsächlich sich auch mitnehmen lassen in den Singleplayer-Modus. Modus. Das gleiche gilt für die Leute, die eben unterstützen. Das heißt, wenn du einen Kumpel bei einer dieser Strike-Team-Missionen unterstützt, wird es für dich auch Währungen und Gegenstände geben, die du eben mit in deinen Singleplayer-Modus übernehmen kannst. Lohnt sich also, miteinander zu spielen. Es wird 7 neue Crewmitglieder geben. Es ist jetzt schon bekannt, dass es einen Krogan geben wird, der Jack heißt, und ein Mitglied des Korra heißt. Klingt erstmal nach Asari, ist aber noch nicht bestätigt, welche Rasse die haben wird. Es soll mehr Möglichkeiten geben für das System, was eben in den Dialogen verwendet wurde. Es soll mehr Möglichkeiten geben, zwischendurch auch die Dialoge zu unterbrechen und zum Beispiel eben jemanden mit einer Waffe zu bedrohen, wenn man keine Lust hat, das Ganze mit dem auszudiskutieren und so weiter. Es wird wesentlich mehr Customize-Kram geben. Man soll einiges an Ausrüstung und so einen Kram finden, der tatsächlich den Spielstil ein bisschen verändert. Sowas wie Double Jump, höhere Sprungkraft, sich schneller bewegen können oder dergleichen. Auch rein optische Veränderungen soll es definitiv geben, sodass man eben so ein bisschen seine Leute anpassen kann. Und insgesamt einfach ein bisschen mehr customizable Möglichkeiten. Auch zum Beispiel für den Mako, der wieder zurück ist, das ist ja dieses Bodenfahrzeug, auch das wird es wieder geben, mit der man eben auf dem Planeten sich frei bewegen kann. Auch den kann man ausbauen, ihm bessere Waffen zum Beispiel an Bord anbauen und ihn eben customizen, sodass er eben den eigenen Vorstellungen entspricht. Insgesamt soll es sowieso so gut wie keine Ladezeiten geben. Es soll wohl so sein, dass man tatsächlich mit dem Schiff direkt auf die Oberfläche eines Planeten fliegen kann, den Mako rausschmeißt und dann eben auf dem Planeten landet und rumfährt, ohne dass es, wie gesagt, irgendeinen großen Übergang gibt. Das ist jetzt so, wie gesagt, der Überblick über die meisten Sachen. Das ist jetzt ja schon ganz in Batzen. Wie gesagt, im Detail muss das zwar nicht unbedingt alles stimmen, aber ich denke, sowas wie grundlegendes Setting, sowas wie, dass es 7 neue Crewmitglieder geben wird, das wird wahrscheinlich alles relativ akkurat sein. Klingt in der Tat relativ spannend, klingt nach weniger geradliniger Story, sondern etwas mehr großer Exploration. Es ist tatsächlich ziemlich weit weg von der Originalstory der ersten drei Teile. Entsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, was sie jetzt daraus machen werden. Sie wollen noch mehr Hauptaugenmerk auf die Nebencharaktere und eben vor allem auch auf die eigenen Crewmitglieder legen. 7 an der Zahl, das ist natürlich wesentlich weniger, und nicht wesentlich weniger, aber es ist auf jeden Fall schon nochmal weniger als in den letzten Teilen. Dafür wollen sie die anscheinend nochmal weiter ausbauen. Es soll mehr Missionen speziell auf diese Charaktere zugeschnitten geben, eben die mehr dafür sorgen, auch wie man es damals auch schon in Mass Effect 3 zum Beispiel hatte, dass eben die Teammitglieder einem treu ergeben sind und einem eben weiterhin auch folgen und so weiter. Klingt alles super spannend auf jeden Fall. Ich bin mal sehr gespannt, was sie jetzt auf der E3 irgendwie dazu zeigen. Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass es tatsächlich auf der E3 dann die ersten Hard Facts gibt. Gerade wenn jetzt sowas geleakt ist, rechne ich auch damit, wenn es sich der Wahrheit entspricht, dass sich entsprechend BioWare dann auch dazu äußern wird, vielleicht nicht spezifisch zu den einzelnen Gerüchten, aber eben gewisse Dinge vielleicht einfach bestätigt und gewisse Dinge vielleicht auch einfach dementiert und auf der E3 dann klarstellt, dass es doch vielleicht in eine andere Richtung geht. Ich bin erstmal sehr gespannt auf die E3 definitiv. Ich bin ja ein riesiger Mass Effect-Fan. Ich habe super Bock auf den nächsten Teil. Entsprechend, das, was da jetzt so bislang irgendwie sich hier rauslesen lässt, ist durchaus spannend und interessant. Und ich hoffe mal, dass das so ähnlich sich tatsächlich irgendwie dann letztendlich umsetzen wird, weil ich schon sehr, sehr viel Bock hätte, definitiv kleine Kolonien überall zu gründen, mich komplett frei bewegen zu können. Sowas wie zum Beispiel auch Singleplayer-Raids zu haben, wo ich mit Crewmitgliedern einen besonders harten Dungeon angehen kann. Diese Remnant-Raids, die ich eben gerade gesagt habe, diese Remnant-Vaults, die gibt es auch in einer Elite-Version, die tatsächlich dann nochmal ein ganz Stück härter ist. Das heißt also, dieses ganze, ja, besseres Gear, besseres Loot sammeln, das mehr RPG-Elemente quasi vielleicht auch ein bisschen reinbringt, als es jetzt in den letzten Mass Effect-Teilen der Fall war. Klingt alles sehr, sehr cool, definitiv. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt dann irgendwie kommt und hoffe auf jeden Fall, dass auf der E3 ein bisschen was dazu gezeigt wird, definitiv. Ja, es sind super viele Informationen, wie du auch schon gesagt hast. Klingt auch alles super spannend. Ich habe Mass Effect ja noch nie gespielt, aber ich weiß ungefähr, wie sich die Spiele gespielt haben und was sich die Spiele gedreht haben. Dementsprechend, selbst als jemand, der sich nicht mit Mass Effect auskennt, hat das Gefühl, die ganzen Informationen überraschen mich ehrlich gesagt recht wenig. Das macht alles sehr viel Sinn, was da drin steht. Ich denke auch, dass dieses Jahr auf der E3 es eigentlich soweit sein sollte, dass das Spiel dann auch hoffentlich, ja, revealed und auch zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt wird. Man hat ja schon ein bisschen letztes Jahr auf der E3 schon ein bisschen vermutet, vielleicht könnte es sogar schon soweit sein. Letztendlich hat man da ja nicht so viel zum Mass Effect gesehen, außer dass man halt das Studio gesehen hat, dass sie eben dran arbeiten. Man hat ein paar, glaube ich, im Hintergrund so ein paar Artworks gesehen, aber das war's. Ja, ich meine, da gibt es, glaube ich, auch einen Conceptual Trailer, das ist das Einzige, was man bislang gesehen hat. Ich denke, dieses Jahr sollte es eigentlich auf der E3 soweit sein. Ist ja auch schon ein bisschen her, seit das letzte Mass Effect rausgekommen ist, dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dieses Jahr auf der E3 wird es präsentiert und es erscheint dann irgendwann nächstes Jahr. Ist realistisch auf jeden Fall, ja, definitiv. Und gerade weil es eben so wenig Überraschung gibt, wie du schon gesagt hast, auch, ist es sehr realistisch auch, dass tatsächlich die Informationen, die wir da gekriegt haben, durchaus legit sind und der Wahrheit entsprechen. Wie gesagt, nicht unbedingt im Detail, aber definitiv im Kern. Damit rechnen wir jetzt, glaube ich, jetzt erstmal. Bleibt abzuwarten. Ja, gut, dann würde ich sagen, nach diesem Batzen an Informationen, wie gesagt, wir verlinken das, damit ihr euch das auch nochmal selbst angucken könnt, würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema. Ja, da erwartet uns ja heute tatsächlich eine relativ, ja, eine Neuheit vor allem, weil wir, glaube ich, noch nie einfach spezifisch über ein Genre geredet haben. Und auch doch wieder ein Batzen an Informationen. Du kannst ja nochmal ganz kurz Überblick geben, was genau wir vorhaben, zusammenfassen, in welche Richtung es gehen wird. Und dann würde ich sagen, steigen wir dann auch wahrscheinlich gleich ein mit vermutlich dem Überblick über das Genre an sich, ne? Genau, also wir möchten uns heute, wie am Anfang der Folge auch schon gesagt, mit Multiplayer-Online-Spielen auseinandersetzen. Dabei wird es wahrscheinlich hauptsächlich um Multiplayer-Online-RPGs gehen, aber es gibt natürlich auch noch andere, sagen wir mal, Untergenres, die im MMO-Bereich ihren Platz gefunden haben. Wir möchten dabei heute vor allem ja erstmal einen so auf die historische Entwicklung des Genres eingehen. Wie hat das denn angefangen? Wie hat sich das weiterentwickelt? Wann wurde das denn, kam denn der ganze MMO-Boom eigentlich raus? Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass vor allem mit WoW dann natürlich das MMO-Genre dann Anführungszeichen explodiert ist, und wollen vielleicht auch auf ein paar Meilensteine da eingehen, die vielleicht auch für die nachhaltige Entwicklung des Genres eben maßgeblich relevant waren. Wir wollen uns dann natürlich auch damit beschäftigen, worin liegt denn eigentlich die Faszination von MMOs, warum gibt es denn so viele Spieler, die dann eben World of Warcraft gespielt haben oder immer noch sehr viele MMOs spielen, was können MMOs denn bieten oder welche Spielerfahrung bieten sie denn, dass reine Offline-Spiele oder eben Nicht-MMOs eben nicht bieten können, und wollen dann vielleicht auch noch darauf eingehen, welche Unterschiede es denn vielleicht auch zwischen verschiedenen Regionen gibt. Das passt ja auch immer sehr gut in unser Uncommon Taste Motto so ein bisschen rein. Also Leute, die sich mit MMOs auskennen, wissen ja auch, dass es da vor allem auch da eine sehr große, ja, nicht große, aber auf jeden Fall einen Schnitt gibt zwischen westlich entwickelten MMOs und asiatisch entwickelten MMOs, hauptsächlich wahrscheinlich koreanischen MMOs. Mhm. Welche anderen Foki werden denn da bei der Entwicklung gesetzt? Wie ist denn die Audience von den jeweiligen in den jeweiligen Regionen, und auf welche Sachen werden denn vielleicht in der einen Region mehr Wert gelegt als in der anderen. Und ich denke, das sind so die Themen, die wir so besprechen wollen. Ja. Und ich würde einfach sagen, wir steigen doch einfach mal gleich mit dem historischen Überblick so ein bisschen ein. Ja, definitiv würde ich auch sagen, das macht am meisten Sinn. Wir reden ja unter anderem auch über dieses Genre, weil es eben ein sehr interessantes Genre ist, weil es fast schon seit Anfang der Videospielzeit existiert in der einen oder anderen Form, aber trotzdem sehr lange irgendwie so als Hardcore-Subgenre in einem eigenen kleinen Bereich der Videospielwelt, habe ich schon das Gefühl, existiert hat. Man hatte nie so das Gefühl, bis vielleicht Ultima Online und selbst dann noch, dass es tatsächlich irgendwie so ein bisschen tatsächlich eine Schnittmenge zwischen dem 0815 MMO-Spiel und dem 0815 normalen Videospieler gibt. Das war schon etwas sehr Spezielles und ist es vielleicht auch in gewisser Hinsicht bis heute noch. Und dadurch auch sehr faszinierend und, glaube ich, einfach auch in seiner Art und Weise ein sehr spezielles Genre, dass es eben zum Beispiel mit einem World of Warcraft eine Zeit lang tatsächlich auch alle anderen Genres ein Stück weit dominiert hat. Wie es dazu gekommen ist und vor allem warum, glaube ich, das kann man ganz gut heutzutage beantworten, da werden wir später noch drauf eingehen, aber um mal am Anfang anzufangen, grundlegend, glaube ich, startet das Ganze, und das ist jetzt eben ein Teil, auf den wir relativ wenig eingehen werden, weil er, glaube ich, letztendlich für die Entwicklung zwar ganz interessant, aber nicht 100% wirklich relevant ist, mit den Multi-User-Dungeons, die es Anfang bis Mitte der 70er, beziehungsweise Ende der 70er, relativ weit verbreitet gab. Weit verbreitet für damalige Verhältnisse, das ist natürlich letztendlich ein Witz, das waren halt 20, 30 Leute, die zusammen gespielt hatten. Aber trotzdem war es für die damalige Zeit, glaube ich, in dem Bereich schon relativ spektakulär, dass es überhaupt möglich war. MUD heißt die Abkürzung, wie ich schon gesagt hatte, letztendlich Multi-User-Online-Dungeon. Das erste davon war letztendlich eigentlich ein Spiel, das 1975 oder 76, ich bin mir gar nicht ganz sicher, geportet wurde, nämlich Zorgt. Ich glaube, Zorgt wird den meisten etwas sagen, das ist eben das eins der ersten klassischen Text-Adventures, das ist, glaube ich, das bekannteste bis heute. Das wurde unter dem Titel Adventure quasi damals geportet und war dann so ein bisschen der erste Multi-User-Online-Dungeon, wo eben man dann zusammen mit anderen Leuten in diesem Spiel eben spielen konnte. Letztendlich, glaube ich, die große Zeit der MUDs quasi war dann so ungefähr Mitte, Ende der 70er bis Mitte der 80er ungefähr an der Essex University tatsächlich. Die haben als erste ihre Computer in einem Intranet miteinander verbunden und dann eben mit mehreren Usern zusammen solche Dungeon-Crawler-Spiele, so in Anführungsstrichen, quasi damals gespielt. Das war so die Geburt des Genres so ungefähr. Ich glaube, das erste Mal, dass man tatsächlich wirklich relevant von einem MMO sprechen kann und wahrscheinlich auch sollte, und da, glaube ich, setzt jetzt unser wirklicher historischer Überblick an, ist wahrscheinlich das erste Ultima Online. Es gab auch davor schon einige Spiele, die tatsächlich so ein bisschen in die Richtung gegangen sind. Das ist ein Meridian 59 zum Beispiel. Das sind einige Spiele, die eben kurz davor schon gekommen waren. Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich das erste Mal und auch das wirklich, sagen wir jetzt mal, am Anfang definierendste Spiel, das daraus gekommen ist, war wie gesagt Ultima Online. Ich glaube, die meisten Leute selbst heutzutage sagt Ultima Online noch etwas. Ich glaube, die wenigsten werden es gespielt haben. Trotzdem glaube ich, ist den meisten Leuten bewusst, dass das eben zu die Geburtsstunde des MMORPGs war. Viele Dinge, die in Ultima Online eben eingeführt wurden, waren letztendlich dann auch prägend fürs Genre, auch wenn Ultima Online sich natürlich bei einigen anderen Spielen bedient hat. Gerade eben den alten Mats für auch AOL zum Beispiel. Es gab auch schon einige Multi-User-Spiele im AOL-Netzwerk spezifisch. Das war ja damals ein großer Internetanbieter. Ist es ja bis heute ein Stück weit noch in Amerika. Und da wurde einiges übernommen, aber wie gesagt, so zusammengeführt, glaube ich, das erste Mal, wie man heutzutage noch MMOs spielt, war es in Ultima Online. Auch der Term Ultima Online kommt eben von Richard Garriott, der Ultima Online damals erstellt hat quasi. Das ist ja sowieso der Vater der Ultima-Spiele, der großen RPG-Reihe, die es damals im Westen gab. Und mit Ultima Online hat er dann eben quasi ein Genre geschaffen, das tatsächlich völlig wegweisend auch in Zukunft sein sollte. Ein bisschen wie man dann mit gewissen Aspekten im Multiplayer-Bereich eben doch umgeht. Ultima Online war damals schon ein riesiger Erfolg. Richard Garriott ist ja berühmt schon dafür gewesen, dass er mit seinem ersten Ultima hat er ja schon, in seiner Schulzeit war er ja schon reich, da hat er schon irgendwie, keine Ahnung, $100,000 auf dem Konto, als er sein erstes Ultima verkauft hat, in dem Laden um die Ecke quasi. Mit Ultima Online ist er dann zum Multimillionär geworden, noch ziemlich exzentrisch auf gewisse Art und Weise. Ich glaube, Richard Garriott ist eine dieser Figuren, wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen, der so, glaube ich, relativ bekannt ist im kompletten Videospielbereich. Ultima Online war eben das Typische, was man heutzutage von MMOs auch schon kennt. Das ist eben dieser Spielertod, der bestraft wird. Das ist eben das Grinding so ein bisschen. Das ist Quests erfüllen mit anderen Leuten. Das ist diese offene Spielwelt, in der man frei herumrennen kann, mit anderen Leuten interagieren kann. Das ist das Trading, das ist das Instancing. All solche Sachen, beziehungsweise Instancing, glaube ich, war es, gab es in anderer Form, aber zumindest so in der Grundstruktur gab es es da auch schon. Das sind also viele Standards, die quasi damals gelegt wurden. Ich hätte ehrlich gesagt Ultima Online super gerne mal gespielt. Ich habe ja sogar tatsächlich Ultima Online damals mal in irgendeiner Spielesammlung bei mir auch drin gehabt, habe aber damals überhaupt gar nicht genau verstanden, was ein MMO sein soll und habe es dann installiert und dann wurde mir gesagt, ich brauche dazu Internet und es können Kosten entstehen und bla bla bla bla bla und ich war natürlich damals völlig überfordert mit meinem uralten 486er PC, der da auf meinem Zimmer stand und einem 56K Modem war ich völlig, keine Ahnung, was heißt das jetzt, Internet? Muss ich jetzt mehr dafür bezahlen? Das hat mir ein bisschen Angst gemacht, deswegen habe ich es nie wirklich durchgezogen, das Spiel ganz zu installieren, war immer so, klingt total cool und sieht total cool aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, zu gefährlich, wer weiß, ob da nicht irgendwie eine Rechnung ins Haus trudelt und ich krieg den Ärger meines Lebens. Deswegen habe ich selbst nie gespielt, aber ich glaube tatsächlich, für viele ist es bis heute noch so ein bisschen so diese erste definitive MMO-Erfahrung. Bei dir, du warst ja, hast ja auch nie irgendwas in die Richtung gespielt, sowieso dein erstes MMO überhaupt ist jetzt ja Final Fantasy XIV. Ja. Du hast ja damals noch gar nicht über sowas nachgedacht. Ich glaube, das erste, und da kommt schon der erste Unterschied quasi, beziehungsweise das erste Mal, dass wir eben diesen Schnitt zwischen den beiden großen MMO-Regionen quasi haben, dem Westen und dem Osten so ungefähr. Lineage kam kurz danach raus. Wir waren jetzt bei Ultima Online gerade im Jahr 1997. Lineage kam bereits 98 raus. War das erste, sagen wir mal, richtig große koreanische MMO. Man hat ganz klar den Stil damals schon gesehen, man hat damals schon, obwohl es auf 2D basiert und auf Sprites basierte, hat man da eben auch schon gesehen, diesen Einfluss eben, diese asiatische Ästhetik, die wir, glaube ich, hauptsächlich auch vielleicht eben Manga und Anime in Japan zuzuschreiben haben, die sich so ein bisschen auch durch ganz Asien dann gezogen hat. Haben wir da ganz klar schon gesehen. War das erste richtig erfolgreiche MMO in Asien und damit quasi so ein bisschen das Gegenstück zu Ultima Online, was wir hier bei uns im Westen hatten. Lief auch relativ lange noch. Lineage 2, auf das wir nachher noch kommen werden, war dann auch riesig definitiv. Das erste Mal, dass sich dann, glaube ich, ein bisschen was verändert hat tatsächlich, war dann EverQuest. EverQuest war so ein bisschen Gamebreaker, weil EverQuest vieles nochmal ein bisschen komfortabler gemacht hat als damals Ultima Online. Ultima Online kam, wie gesagt, 97 raus und lief ja auch Ewigkeiten mit Erweiterungen. EverQuest 1 hatte dann tatsächlich schon richtige 3D-Grafik. Man hatte tatsächlich auch schon, im Gegensatz zu Ultima Online, wo man ja eher eine Draufsicht hat, also eine isometrische Sicht, wie man sie eben heutzutage von so klassischen Spielen wie zum Beispiel Baldur's Gate oder sowas gewohnt ist, hatte dann EverQuest tatsächlich schon so ein bisschen diese klassische MMO-Sicht, diese Third-Person-über-die-Schulter-Guck-Sicht. Auch diese ganzen klassischen eben, dass man eine Leiste hat, dass alles eben auf Cooldowns basiert. Gilden und so ein Kram wurden dann das erste Mal in großem Stil eingeführt. Also EverQuest hat tatsächlich dann nochmal das revolutioniert, was eben Ultima Online eingeführt hat damals und war oder ist bis heute relevant. Ich meine, EverQuest hat, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas die letzte große Erweiterung gekriegt. EverQuest läuft bis heute. Ich glaube, sie haben insgesamt 11 Add-ons oder sowas am Ende gehabt. Das ist also ein riesiges Spiel gewesen und auch Ewigkeiten gelaufen. War, wie gesagt, komplett tonangebend für eine Zeit lang definitiv. Dann gab es 1-2 Jahre Ruhe, in der dann wieder ein bisschen Kleinkram gekommen ist. Und auch zu dem Zeitpunkt muss man immer noch sagen, es war immer noch ein absolut hardcoreiges Genre zu dem Zeitpunkt. Ja. Auch wenn EverQuest riesig war für seine Verhältnisse, war es trotzdem immer so, dass man das Gefühl hatte, dieses Genre, diese Nische existiert fast ein Stück weit außerhalb der eigentlichen Videospiele. Was natürlich auch daran lag, dass Internet auch zu der Zeit noch nicht so weit verbreitet war. Überhaupt nicht. Und vor allem auch teuer war. Du hast ja damals im Normalfall noch pro Minute bezahlt. Das heißt also, du musstest damit rechnen, dass wenn du EverQuest regelmäßig spielst, dann bezahlst du eben quasi deine Gebühr, die du da hattest. Weil es auch damals schon, heutzutage glaube ich, ist Free-to-Play, aber früher war es eben komplett Pay-to-Play. Das heißt also, ganz normales Abo-Modell, wie man es heutzutage auch noch kennt. Und das heißt, man hat Abo-Gebühren bezahlt, plus eben jede Minute dann eben noch an seinen Internet-Provider Geld abgegeben. Ich meine, 99 sind wir schon in der Zeit des ISDN und der Flatrates, aber trotzdem war das da definitiv immer noch ein teurer Spaß quasi, das Spiel zu spielen. Zumal es ja auch krass zeitintensiv war. EverQuest war, genau wie Ultima Online und gerade auch Lineage, das waren auch Grind-Spiele. Das waren Spiele, die sehr, sehr bestrafend waren, wenn du mal in irgendeiner Form versagt hast, wenn du gestorben bist. Es war immer noch so, dass du deine Ausrüstung so harte Penalties hinnehmen musstest, wenn du gestorben bist. Zu deiner Leiche komplett nackt zurückrennen, wenn du auf dem Weg stirbst du einfach eben wieder und musst nochmal loslaufen. Es war tatsächlich einfach ziemlich hardcoreig. Du musstest sehr, sehr viel Zeit investieren, um dann in irgendeiner Form mithalten zu können. Und richtete sich ganz klar an die Audience, die man eben aus den damaligen Zeiten noch hatte, eben an diese Hardcore-Audience, die schon mit MMOs vertraut war. Man kann komplett knicken, zu dem Zeitpunkt mit einem MMO anzufangen und das Gefühl zu haben, man hat innerhalb von wenigen Stunden verstanden, wie das Ganze funktioniert. Auch in EverQuest 2 war es noch so, entweder du bist schon Teil dieser Nische oder du wirst es wahrscheinlich niemals sein, weil sich da einzuarbeiten im Vergleich extrem viel Aufwand erfordert. Und das war, glaube ich, auch eben dieser Grund, warum sich das so lange eben als Nische gehalten hat, als Hardcore-Nische, weil eben die Einstiegsschwelle extrem hoch war. Und das, ehrlich gesagt, hat sich das erst geändert, als dann WoW kam. Und erst mit WoW hat eben dieses Casual-MMO, in Anführungsstrichen, überhaupt existiert, sagen wir jetzt mal, in dem Bewusstsein der Menschen. Dazwischen, glaube ich, sind noch ein paar Spiele, die wir vielleicht noch erwähnen sollten. Das ist zum einen Dark Age of Camelot. Dark Age of Camelot hat letztendlich nicht viel anders gemacht als EverQuest. Es hat so ein bisschen einen anderen Fokus gelegt. Es gab das erste Mal Realm vs. Realm-Schlachten. Es gab riesige, große PvP-Schlachten. Es war, glaube ich, vor allem auch ein relativ erfolgreiches Spiel, wenn ich mich jetzt recht entsinne, zur damaligen Zeit. Und das war jetzt ja schon 2001, als Dark Age of Camelot war. Da war ich ja schon ein ziemlich aktiver Spieler. Da war ich auch schon so ein bisschen älter. Das heißt, ich habe durchaus mitgekriegt, dass sowas wie Dark Age of Camelot existiert. Und wenn ich mich recht entsinne, hatten die zum Teil bis zu 400.000 Abonnenten, was ziemlich spektakulär definitiv war für die damalige Zeit. Es war auch ein extrem cooles und intriguinges Spiel. Also ich weiß, dass ich damals auch total fasziniert davon war, als ich die ersten Bilder dazu gesehen hatte, diese riesige Welt, die es jetzt auch schon hatte. Die Grafik, bei der ich tatsächlich ein bisschen das Gefühl hatte, auch im Vergleich zu EverQuest zum Beispiel, wo man erst einmal das Gefühl, man kann wirklich auch richtig gut in dieser Welt versinken. Absolut faszinierendes Spiel. Ja, habe ich, wie gesagt, leider auch nie wirklich gespielt. Im gleichen Jahr kam auch RuneScape raus, glaube ich auch nochmal interessant, weil RuneScape das erste Browser-Spiel war. Das erste Browser-MMO war, nicht das erste Browser-Spiel, das erste Browser-MMO war. Was, glaube ich, im späteren Verlauf auch nochmal relevant werden sollte in gewisser Hinsicht. Ich glaube, es war das erste Mal dieser Ansatz zu, nicht unbedingt casual, aber einer anderen Herangehensweise an das MMO-Genre. Auch dieses ganze Free-to-Play, wobei es, glaube ich, auch ein Subscription-Modell gab, aber ich glaube, du konntest erstmal grundlegend spielen. Und es war tatsächlich relativ interessant zu sehen, dass eben in der Zeit, wo zum Beispiel auch O-Game ja damals riesig war. Oh ja. Ich meine, O-Game haben alle meine Kumpels gespielt. Ich selbst konnte mich nie für O-Game begeistern, aber ich habe es auch mal eine Zeit lang gespielt. Ja, Kumpels und mir haben das rauf und runter gespielt, die haben sich dann zusammen organisiert, ey, wenn ich das mal gesehen habe, die hatten 15 Excel-Tabellen offen, die hatten 15 Tabs offen und haben sich dann da durchgeklickt und wussten schon, war ja auch für mich völlig unverständlich, das irgendwie nachzuvollziehen, was da jetzt gerade passiert. Die haben sich ja mit völliger Routine dadurch ihre Knöpfe geklickt, ich wusste gar nicht, was sie überhaupt machen. Wenn ich mich daran zurückerinnere, dann denke ich mir, was ist das für eine Zeitverschwendung? 100% oh auf jeden Fall, aber es hat auch eine gewisse Faszination und das ist eben, letztendlich war O-Game ja auch nichts groß anderes, bloß ohne jedwede Präsentation. RuneScape hat dann eben versucht, das Ganze mit der 3D-Grafik ein bisschen quasi mal mehr appealing zu machen, als O-Game es letztendlich war. Aber die Idee eben, dahinter mehr Leute zu integrieren, die Einstiegsschwelle, weil man es eben im Browser hat, relativ gering zu machen, zu sagen, alle können rein, wir wollen möglichst viele Leute haben, die das spielen. Und dementsprechend ist ja eigentlich Ogre mein erstes MMO in dem Sinne. Richtig, nur dass ich hab das schon ganz vergessen, bevor du das jetzt erwähnt hast. Ogame, oh Gott. Es war halt so in meiner Jugend so, der Anfang unserer LAN-Zeiten, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, wieder alle zwischendurch immer wieder gesagt, oh, ich muss ganz kurz in Ogame und waren da vielleicht schon verschwunden, weil sie nur die ganze Zeit geklickt haben und auf Zahlen und Tabellen gestarrt haben, was für mich Flotte safen, bleiblub, nachts, um wie viel Uhr werde ich morgen von der Schule zurückkommen? Okay, die Flotte muss mit 12 Stunden weg, das heißt, ich muss einen Meteoriten finden, der 6 Stunden Hinflug braucht und oh Gott, ey, wenn ich mich jetzt da... Genau. Und RuneScape, wie gesagt, war halt ein bisschen das MMO-Pendant dazu, was wirklich ein bisschen MMO mehr war. Dann kommen wir ins Jahr 2002. Wir nähern uns jetzt schon relativ krass auch dem World of Warcraft Exodus quasi. Final Fantasy 11 kam zu der Zeit noch raus. Eines dieser Spiele, das ja zu Recht verschrien war als völlig unspielbar und schrecklich und trotzdem sich Ewigkeiten gehalten hat. So der erste, für mich zumindest damals, erste bewusst wahrnehmbare, das ist Final Fantasy Begründungsmoment. Dieses so, es ist völlig irrelevant, was in der restlichen Spielindustrie funktioniert und was nicht. Es ist völlig irrelevant, was die restliche Videospielindustrie macht. Final Fantasy macht, was Final Fantasy macht, ob es gut oder schlecht ist, ist egal. Final Fantasy kann, weil Final Fantasy. Ich meine, Final Fantasy 11 war halt, ich glaube, ist in dem Sinne auch ein Meilenstein, dass es das erste große MMO Konsolen. Auch auf den Konsolen war. Absolut, ja. Es kam ja damals für den PC und die PlayStation 2 heraus, nachdem die PlayStation 2 ja das Ethernet-Adapter-Add-on bekommen hat, ohne dass man ja mit der PS2 gar nicht online gehen konnte. Und ist aber nie auf der PS2 in Europa erschienen. Sonst hätte ich es nämlich wahrscheinlich auch damals einfach schon probiert, weil ich hatte sogar diesen Ethernet-Adapter, weil mir mein Vater das gekauft hat, unwissend, wie er war. Einfach gedacht, klingt cool, kaufe ich meinem Sohn mal. Richtig viel Nutzen hat mir das ja nicht so viel gebracht, aber ich glaube, als ich das dann hatte, hatte ich schon das Gefühl, naja, wenn jetzt Final Fantasy 11 auf der PS2 in Europa rauskommen würde, dann würde ich es mir schon holen. Ganz einfach deswegen, weil ich eben schon an sich Interesse an einem MMO hatte, aber natürlich dadurch, dass ich keinen PC hatte, der das irgendwie richtig gut konnte, natürlich auch nie die Gelegenheit hatte. Und Final Fantasy 11 wäre damals schon, glaube ich, ein ganz guter Einstieg gewesen, aber hat halt nicht sollen sein und kam halt später auch für die Xbox 360. Was vielleicht Final Fantasy 11 auch speziell gemacht hat, ist die Tatsache, dass es schon damals komplett Cross-Plattform war. Also PC-Spieler, PS2-Spieler und auch später Xbox 360-Spieler spielen alle auf den gleichen Servern. Ja. Und was auch, ich glaube, das ist nicht mal in Final Fantasy 14 so, was damals noch ganz eigen war, war Japaner und Amerikaner spielen auf den gleichen Servern. Mhm. Was teilweise für richtig große Sprachprobleme gesorgt hat, aber anscheinend dann auch im Nachhinein dann immer besser wurde. Final Fantasy 11, glaube ich, kann jetzt zum Gameplay nicht so viel sagen. Ich habe von vielen Leuten gehört, so im Vergleich zu WoWs war es dann doch noch eins der alten Schule, das sich dann eher an EverQuest orientiert hat. Auch recht grindy, auch die ganze Partysuche und so weiter war noch recht umständlich. Also man musste auch wirklich wie in den alten MMO-Spielen auch sehr viel Zeit investieren, aber es hat natürlich dann auch dann die paar Sachen dann integriert, die natürlich auch Final Fantasy irgendwie ausgemacht haben und auch bis heute in Final Fantasy 14 eben vertreten sind, zum Beispiel das Jobsystem mit einer, ja, glaube ich, mittlerweile über 20 Jobs, die es dann am Ende gab. Ein fantastischer Soundtrack, der sich auch durch die Final Fantasy-Geschichte mehr oder weniger zieht. Und wie ich von vielen Leuten gehört habe, auch eine sehr gute Main-Story. Es hat sich jetzt im Nachhinein herausgestellt, also Final Fantasy 11, das haben wir, glaube ich, auch letztens schon erwähnt haben, es lebt ja immer noch, obwohl es jetzt schon 13 Jahre alt ist. Es kriegt jetzt nochmal Ende des Jahres seine letzten großen Main-Szenario-Updates, bevor dann nächstes Jahr eben die PS2 und die Xbox 360 Version eingestellt wird. Aber es läuft immer noch sehr gut, wie Square Enix auch sagt. Und vor allem ist ja auch der PC immer noch die Hauptplattform, auf der es gespielt wird. Klar. Das heißt also, ja. Und seit 2012 weiß man auch, ist Final Fantasy 11 das Final Fantasy, das Square Enix am meisten Geld eingebracht hat. Ich kann mir vorstellen, es war ja von Anfang bis zum Ende jetzt dann komplett aber Subscription-Modell. Richtig, also es hat immer noch ein Subscription-Modell und es sieht auch nicht so aus, als würden sie das in irgendeiner Weise jetzt demnächst aufgeben wollen. Warum auch, ja, es funktioniert ja auch schon so lange. Also anscheinend haben sie ja mittlerweile immer noch an die 500.000 Subscriber oder so. Ja, wie gesagt, auch dies wieder so ein bisschen das Lustige, dass die auch schon wieder so außerhalb nochmal ihres eigenen Subgenres existiert. Das ist halt Final Fantasy. Final Fantasy 11 war nie relevant für irgendein anderes MMO außer Final Fantasy 14 und ich glaube auch für den Rest der Welt völlig uninteressant. Leute, die MMOs gespielt haben, haben nicht Final Fantasy 11 gespielt. Final Fantasy 11 hat gelebt von den Final Fantasy Fans und tut's bis heute. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was natürlich den Erfolg von Final Fantasy 11 gebracht hat, ist ich glaube Final Fantasy 11, jetzt Final Fantasy 14, Dragon Quest 10, nur um das schon mal gesagt zu haben, weil wir, glaube ich, nicht mehr so viel darauf eingehen werden, ist, glaube ich, so, sind die einzigen MMOs, die in Japan je funktioniert haben. Das heißt, jeder Japaner, der angefangen hat, MMOs zu spielen, hat wahrscheinlich mit Final Fantasy 11 angefangen. Definitiv. Weil alle anderen MMOs sind in Japan, so viel ich weiß, nicht ansatzweise relevant. Nicht mal, ich weiß nicht mal, ob WoW in irgendeiner Weise groß gespielt wurde in Japan. Also es wurde garantiert irgendwie in seiner kleinen Community gespielt, aber es ist auf jeden Fall nicht groß gewesen, überhaupt nicht. MMOs allgemein in Japan, definitiv, du hast absolut recht. MMOs sind einfach nicht besonders relevant in Japan. Das ist definitiv der Fall. Dann kam noch Ragnarok Online. Ich glaube, das erwähnen wir auch der Vollständigkeit halber, weil das einfach ziemlich groß geworden ist. Es war ziemlich groß, vor allem natürlich in dem Bereich, in dem ich mich dann auch, das war in der Zeit, als ich angefangen habe, dann richtig viel mit Anime und Manga zu machen. In der Szene hat jeder Ragnarok Online gespielt. Also, ich meine, ja. Ro hat natürlich dann auch noch mehr als Lineage jetzt diese klassische, sag ich mal, Anime- und Manga-Charakterdesign übernommen und war so mehr oder weniger das, wo ich mir heutzutage vielleicht vorstellen würde, so würde vielleicht auch, also wenn es früher ein Tales of MMO gegeben hätte, hätte es so ausgesehen früher, glaube ich. Ja. Das stimmt, ja. Es war definitiv auch super erfolgreich damit. In seinem Bereich quasi. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich jetzt irgendwie vergleichbar ist mit dem, was heutzutage ist. Ich glaube, wenn du nicht auch in der Community gewesen warst, die auch für sowas dann, sage ich jetzt mal, die sowas dann auch wirklich interessiert hat, auch vom Artstyle her, ich glaube, die meisten Leute im Westen kennen Ragnarok Online vielleicht vom Namen her so, aber ja. Können an sich nicht wirklich was damit anfangen. Ich weiß halt, in der Community, in der ich halt war, war das halt ein Riesending. Viele haben auch versucht, mich zu überzeugen, mir dafür einen besseren Computer anzuschaffen. Und ich dachte so, nö. Nee, habe ich keine Lust drauf. Ist halt immer so das Gleiche. Ich glaube, ich habe das Gefühl, MMOs, ich glaube, werde ich später nochmal sagen, ich glaube, MMOs hätten mich schon von Anfang an immer irgendwie fasziniert, als jemand, der halt gerne RPGs spielt. Aber irgendwie hat sich mir nie irgendwie die Möglichkeit offenbart, das wirklich mal zu tun. Ja, bei mir lag es immer im Internet. Also ich bin ja auch tatsächlich mit WoW einfach, war natürlich einfach auch die Zeit meines Studienbeginns, kurz nachdem es dann in Europa rausgekommen war und ich angefangen habe zu spielen. Und entsprechend erst dann hat sich das für mich überhaupt auch sinnvoll gelohnt, das Spiel zu spielen, weil zu dem Zeitpunkt gab es immer noch kein DSL bei uns in unserem kleinen Kaff. Das heißt, da war nichts mit irgendwie Online-Spielen. Wir hatten ISDN und selbst mit Flatrate hatten wir das nicht. Das heißt, das ging einfach nicht. Ragnarok Online nochmal definitiv relevant. Dann kam EVE Online, auf das wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen ausführlicher eingehen werden, weil das, glaube ich, so das am besten funktionierendste, bekannteste und beliebteste Nicht-RPG-MMO ist. Es ist natürlich immer noch ein Stück weit RPG, aber es spielt sich schon komplett anders als ein normales MMO. In dem Sinne ist jedes irgendwie ja RPG. Klar, natürlich, aber genau, es ist so ein bisschen definitiv abseits des normalen MMO-Genres und trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Warum denn, wenn wir, wie gesagt, nachher noch drauf eingehen, das kam dann 2003 und mit 2003 endete da so ein bisschen diese, sagen wir mal, anfängliche Ära. Es kam noch Lineage 2 im Jahr 2003, das auch ziemlich erfolgreich war auf jeden Fall, hauptsächlich in Asien, nachdem eben der Vorgänger auch schon das Grundwerk dafür gelegt hatte quasi. Und dann kam das Jahr 2004 und da wurde dann plötzlich alles wesentlich anders. Zum einen kam EverQuest 2, das, glaube ich, im Westen so ein bisschen der Gamebreaker gewesen wäre, wenn es nicht ein anderes Spiel gegeben hätte, was zum selben Jahr rausgekommen ist, nämlich World of Warcraft. Und das war eben so der Beginn der jetzigen MMO-Zeit, die wir jetzt so kennen. Ein Stück weit der MMO-Blüte, die mittlerweile ja schon auch wieder abgeklungen ist, diese Blütezeit, die das MMO eine Zeit lang hatte. Und es ist auch definitiv diskutabel, ob es wirklich eine Blütezeit war oder nicht. Eher so, es gibt einen überstrahlenden Genre-Primus und 50.000 Leute, die versuchen, ihn vom Thron zu stoßen und keiner kommt auch nur ansatzweise an die Abonnementzahlen ran und alles versiecht so langsam im Schatten dieses riesigen Erfolgs. Titels World of Warcraft, aber zumindest so theoretisch, glaube ich, kann man schon davon sprechen, dass danach eben so eine größere Zeit der MMOs anfing, weil eben viele entwickelt wurden, eben im Schatten des Erfolgs quasi von World of Warcraft. EverQuest 2 und World of Warcraft waren zumindest am Anfang, glaube ich, sehr, sehr krasse Gegenwürfe. Sie standen in klarer Konkurrenz und es war, glaube ich, nicht absehbar, dass World of Warcraft diesen Konkurrenzkampf gewinnen würde. EverQuest 2 war schon wesentlich moderner, als logischerweise sein Vorgänger es war. Aber trotzdem war EverQuest 2 noch so ein bisschen der Vertreter der alten MMOs. Es war ein bisschen mehr grindy, es war ein bisschen mehr Hardcore, es ging definitiv immer noch darum, wenn du stirbst, dann kriegst du auf die Schnauze und du solltest nicht sterben und das ist ganz, ganz unangenehm. Und dazu eben dann der Vergleich eines World of Warcraft, extrem einsteigerfreundlich. Die ersten 10 Level machst du in 10 Minuten, du wirst am Anfang mit Erfolgserlebnissen überschüttet, das Spiel nimmt dich am Anfang komplett an die Hand. Sterben in World of Warcraft war völlig egal und irrelevant. Wenn du stirbst in World of Warcraft, dann läufst du zu deinem Charakter zurück, dir kann nichts passieren, weil du ein Geist bist, belebst dich an dem Charakter, an der Charakterstelle wieder und kriegst nichts anderes, als dass du ein bisschen Haltbarkeit deiner Gegenstände verlierst, die du nachher reparieren kannst für minimalen Geldeinsatz. Oder wenn du da keinen Bock drauf hast, dann belebst du dich eben im Friedhof wieder, kriegst einen 10-Minuten-Penalty, in der du auf jeden Fall nicht kämpfen kannst, musst aber in der Zeit einfach was anderes machen und kannst danach sofort wieder in die Erfahrung einsteigen. Das heißt, es war so ein bisschen die neue und die alte Welt treffen aufeinander und das war jetzt so die Frage, wer davon überlebt. Logischerweise hat die neue Art und Weise, die Dinge zu machen, überlebt, weil klar, EverQuest 2 hat, glaube ich, mehr Leute eben im alten Hardcore-Bereich angesprochen, aber die Leute, die noch keine MMO-Fans waren, aber durchaus interessiert daran, haben festgestellt, oh, das erste Mal kann ich eben ein Online-Rollenspiel spielen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss extrem viel Zeit investieren, ich muss extrem viel neue Dinge lernen, ich muss am Anfang auch super viel Abuse hinnehmen. Das war das erste Mal, dass man, glaube ich, das Gefühl hatte, man kann einfach ein MMO anfangen, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, man steigt einfach mal ein. Warum genau das der Fall war und was eben doch die Faszination an MMOs allgemein ausmachte, werden wir später noch drauf eingehen, weil das, glaube ich, eben auch der Grund war, warum so viele Leute überhaupt daran interessiert waren, ein MMO das erste Mal zu spielen. Aber zumindest hat man dann ab da das Gefühl, jetzt hat sich etwas Grundlegendes im Genre verändert. Nicht unbedingt grundlegend, weil WoW alles komplett anders gemacht hat, sondern weil WoW alles ein Stück weit gestreamlined und perfektioniert hat, was es schon an grundlegende Mechaniken in normalen MMOs gab. Es hat sich vom Prinzip Ultima Online und EverQuest genommen, hat großteilig die Dinge übernommen, die sie für richtig gehalten haben und alles andere eben ein bisschen gestreamlined darauf ausgelegt, dass alle Leute dieses Spiel spielen können und nicht nur ein kleiner Hardcore-Bereich. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, es gibt so ein paar nette Anekdoten, eine Anekdote, die ich das letzte Mal nicht erzählt habe, die vielleicht hier ganz passend ist, ist eben, dass Rob Prado und Jeff Kaplan damals zusammen in einer EverQuest-Gilde unterwegs waren, nicht in EverQuest 2, sondern im ersten EverQuest, und die ganze Zeit konstant miteinander darüber geredet haben, was man eigentlich an diesem Spiel verbessern könnte. Das gefällt mir nicht so ganz, das könnte man ein bisschen cooler machen, und die beiden haben da jahrelang drüber geredet. Im Nachhinein stellt sich eben heraus, dass Rob Prado bei Blizzard arbeitet, und als dann eben Blizzard sagt, wir wollen uns wahrscheinlich damit beschäftigen, in Zukunft einen Warcraft-MMO zu machen, da hat sich Rob Prado gedacht, hey, ich kenne doch einen Typen, mit dem ich über genau diese Sachen schon geredet habe, und hat Jeff Kaplan dazugeholt, und die beiden waren eben diejenigen, die dann auch ein Stück weit relativ prägend die Entwicklung von World of Warcraft beeinflusst haben. Und das merkt man dem Spiel an. Man merkt jemand, dass es EverQuest nimmt und das ist alles, was EverQuest in Augen der Entwickler quasi falsch macht, nimmt und nochmal ein Stück weit auf die Art und Weise verbessert, wie es eben in World of Warcraft dann letztendlich gekommen ist. Absolut Genre bestimmt für eine sehr lange Zeit. Das war im Jahr 2004, wie gesagt. Dann kommen wir zu noch ein paar Einzelbeispielen, die wir, glaube ich, nennen. Mit World of Warcraft haben wir jetzt schon das genannt, was jahrelang das Ganze dominieren wird. Ich glaube, ein paar Dinge muss man einfach nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen, weil sie, glaube ich, noch ganz interessant und relevant vor allem sind. Das erste, glaube ich, wäre direkt im Anschluss im Jahr 2005 Guild Wars. Das war das erste Mal, dass ein Spiel sich von der Abo verabschiedet hat und ich glaube auch gerade deswegen relevant, weil sie gesagt haben, einmal Spiel kaufen, danach kannst du online so lange spielen, wie du willst. Einen sehr starken Fokus auf PvP gelegt hat, einen sehr starken Fokus auch darauf gelegt hat, dass man auch solo sehr weit kommt im Spiel. Sehr interessanter Vertreter auf jeden Fall und war ja auch super erfolgreich. 2007 kam dann Lord of the Rings online, ebenfalls einer dieser wichtigen, großen Vertreter, glaube ich, nochmal. Nicht unbedingt, weil es groß etwas anders gemacht hätte als die anderen, sondern weil es gezeigt hat, dass es überhaupt möglich ist, neben World of Warcraft etwas zu etablieren, das ebenfalls mit einem Abo-Modell funktioniert. Es ist natürlich an diesem Abo-Modell irgendwann fast gescheitert und musste dann nochmal gelauncht werden als Free-to-Play-Spiel, hat dann aber auch gleichzeitig wieder gezeigt, man kann als Free-to-Play-Spiel sehr, sehr gut und erfolgreich existieren. War, glaube ich, also gleichzeitig auch so ein bisschen der Start der großen Free-to-Play-MMOs, wie wir sie heute auch sehr, sehr viel kennen. Und hat mit seinem Fokus eben auf Geschichten erzählen und die Welt, glaube ich, auch gezeigt, dass man ein bisschen anderen Fuchs durchaus setzen kann und trotzdem noch erfolgreich sein kann. Trotzdem natürlich, und das müssen wir immer wieder dazu sagen, WoW hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht seinen Hoch von 12,5 Millionen Abonnenten, aber auch als Herr der Ringe Online rauskam, war WoW bei einigen Millionen Abonnenten. Herr der Ringe Online hatte zu seinen besten Zeiten, glaube ich, 800.000. Nee, ich glaube, ein bisschen über eine Million hatten sie, glaube ich, irgendwann zwischendurch auch mal. Aber es war im Vergleich immer noch Peanuts. Sie hatten ein Siebtel dessen an Abonnementenzahlen, was WoW hatte. Es war völlig unmöglich, quasi das eigentlich damals zu vergleichen. Klar war Herr der Ringe erfolgreicher als jedes andere Spiel im Vergleich, aber trotzdem war es immer noch meilenweit von dem entfernt, was World of Warcraft damals war. World of Warcraft war wirklich dominierend für die Zeit. Nach Lord of the Rings Online kam dann, wie gesagt, so eine Zeit, wo dann plötzlich Free-to-Play-Spiele relativ relevant waren. Ich glaube, das erste richtig große in der Hinsicht war Runes of Magic von Frogstar, das nochmal gezeigt hat, dass man eben im Umfang und Größe ein WoW bauen kann, komplett umsonst und nur von Mikrotransaktionen leben kann. Letztendlich war das ja dann, glaube ich, auch die Zeit, wo dann viele irgendwann ein bisschen gemerkt haben, mit Subscription kriegen wir die Spiele nicht mehr weg von WoW. Wir müssen uns ein anderes Geschäftsmodell überlegen, um zumindest halbwegs überlebensfähig zu sein, wenn wir ein MMO machen. Und absolut, ja, definitiv. Und ich meine, es gibt so Titel wie zum Beispiel Age of Conan, die wir jetzt weggelassen haben, die auch am Anfang sehr erfolgreich waren und dann auch glorreich gefloppt sind. Age of Conan hatte, ich glaube, in seinem ersten Monat, den ersten zwei Monaten, 800.000 Abonnenten. Zwei Monate später hatten sie noch 400.000 und nochmal zwei Monate später waren sie fast nicht mehr existent. Es ging sehr schnell hoch und runter zu der Zeit und ich glaube, man hat sehr schnell tatsächlich gemerkt, einfach, das wird sich so nicht etablieren lassen neben World of Warcraft. Es gibt nicht genug Leute, die dieses Spiel spielen wollen und bereit sind, von World of Warcraft auf dieses Spiel zu wechseln. Ich glaube, die Spieler, die zu erreichen waren, die hatte World of Warcraft erreicht. Neue zu gewinnen war sehr, sehr schwierig und Leute von World of Warcraft abzuwerben, glaube ich, wesentlich später erst bemerkte man dann, dass man dann etwas grundlegend anders machen musste, dass man dann etwas anderes bieten musste, sodass man gar nicht erst direkt in Konkurrenz miteinander steht. Aber wenn man ein ähnliches Spiel wie World of Warcraft baut, dann muss man sich immer mit ihm vergleichen und im Vergleich stinken die meisten nun mal ab. Wie gesagt, Runes of Magic war, glaube ich, ganz relevant für die Free-to-Play-Spiele und dann kamen hauptsächlich einfach nochmal ein paar große im Laufe der Jahre große Contender, die versucht haben, WoW anzugreifen, mit, würde ich behaupten, den besten Voraussetzungen überhaupt und es trotzdem nicht geschafft haben, was ein bisschen voraussehbar war. Den Anfang macht definitiv Star Wars The Old Republic 2011. BioWare, der Genre-Primus im Rollenspielbereich, baut ein Spiel, das sowohl das perfekte MMO als auch die perfekte Solo-Erfahrung mit Storytelling und so sein soll. Eben das große Problem im MMO ist, dass du in einer Welt mit Hunderttausenden bist und nicht der große eine Held sein kann, der die ganze Welt verändert. Gerade das wollte Star Wars The Old Republic anders machen. Von einem Studio wie BioWare entwickelt mit der Star Wars Lizenz, meine Güte, wahrscheinlich die größte Fantasy oder einfach die größte Lizenz, die man haben kann in dem Bereich, neben Herr der Ringe. Die beiden zusammen versuchen's und wo sind wir heute? Ein relativ irrelevantes Free-to-Play-Spiel, wie alle anderen auch. Dann kam Final Fantasy XIV. Das, glaube ich, müssen wir hauptsächlich erwähnen, weil es, wie gesagt, ein Stück weit außerhalb des kompletten MMOs-Bereichs existiert, aber eben den Erfolg von Final Fantasy XI nicht nur nachmachen, sondern nochmal um einiges übersteigen konnte. Allerdings erst, glaube ich, mit A Realm Reborn. Genau, das muss man nicht sagen. Das erste Final Fantasy XIV war, also ich weiß nicht, der Flop des Jahrtausends, könnte man sagen. Alle Leute, die ich kenne, die Final Fantasy XIV 1.0 gespielt haben, haben gesagt, das Spiel ist absolut, absolut unspielbar, verbuggt bis zum geht nicht mehr. Super viele Konzepte, die einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert haben. Ich glaube, es hat auch einen Metacritic-Schnitt von 40 oder so. Also, wir haben gesagt, es ist eines der schlechtesten MMOs, die Leute je gespielt haben. Und das Einzige, was gut war, war die Musik. Ich weiß nicht, sag ich zu jedem Final Fantasy, wenn es nicht so gut war. Square Enix, also Yoichi Wada damals gesagt, das hat der Final Fantasy Franchise sehr viel geschadet. Also seiner Meinung nach noch mehr als, das sage ich jetzt mal, eher mittelmäßig Abstand von Final Fantasy 13. Sodass sie sich tatsächlich das Geld und die Zeit genommen haben, um Final Fantasy 14 komplett von vorne neu aufzubauen. Und das, was eben heute als A Realm Reborn bekannt ist. Und was Merle und ich ja gespielt haben oder immer noch spielen. Und mittlerweile sehr gesund läuft, ein sehr gutes Spiel ist und ja, jetzt demnächst auch die erste Erweiterung kommt und Square Enix sich damit fast ein bisschen dann auch wieder damit gerettet hat. Ich meine, viele Leute sind Square Enix dafür dankbar, dass sie das gemacht haben, vor allem auch dem Produzenten, also dem Director Yoshida Naoki, der sich dann eben damals sich die Aufgabe angenommen hat, 1.0 noch fertigzustellen, also die Story zu Ende zu bringen und gleichzeitig an A Realm Reborn zu arbeiten. Und ohne jetzt 1.0 gespielt zu haben, wenn ich jetzt die Geschichten von 1.0 höre und jetzt gerade selbst A Realm Reborn spielt, also da liegen wirklich Welten dazwischen und was, glaube ich, A Realm Reborn vor allem ganz besonders gut macht, ich spiele A Realm Reborn komplett mit dem Controller, außer für zum Chatten, da brauche ich schon das Keyboard und es funktioniert absolut blendend, also ich mache momentan die schwersten Raids, die es im Spiel gibt, auf dem Controller und habe nicht das Gefühl, in irgendeiner Weise irgendwie benachteiligt zu sein gegenüber meinen PC-Kumpan und dementsprechend definitiv ein richtig gutes Spiel. Ja, ist halt, wie gesagt, es ist so ein bisschen, steht komplett alleine da. Richtig, also man merkt natürlich, ich weiß auch, als Merlin dann zum ersten Mal reingegangen ist ins Spiel und dann mich dann die erste Frage mir gestellt hat, komisch, vielleicht ist einfach nur Zufall, mir sind gerade ganz viele Charaktere vorbeigelaufen, die japanische Namen haben. No shit. Ja. Naja, ich meine, das ist ja noch der kleinste Teil. Es ist tatsächlich so, dass man eben auch merkt, dass Final Fantasy Final Fantasy ist halt Final Fantasy. Ich glaube, ich bin schon müde und genervt davon, das noch sagen zu müssen. Und ich glaube, das lasse ich in Zukunft einfach mal weg und lasse es einfach implizit dastehen. Vielleicht mache ich auch irgendwann einfach nur mal so einen Knopf, auf den ich drücke, wo es dann einfach reingeschnitten wird. Irgendeiner meiner vielfachen Final Fantasy ist halt Final Fantasy Sprüche. Es ist halt eine Mischung aus MMO und Final Fantasy. Es ist in vielerlei Hinsicht kein richtig gutes MMO. Es ist in vielerlei Hinsicht bestimmt auch kein richtig gutes Final Fantasy. Aber es ist in jeder Hinsicht eine sehr, sehr gute Mischung für die Fans. Und selbst mir hat es gut genug Spaß gemacht, um es lang genug zu spielen. Es ist halt einfach etwas komplett Eigenes. Man muss sich halt eben auf eine Fanbase einstellen, die nicht mehr größer werden wird, die nicht mehr kleiner werden wird, die einfach existiert, die ihre festen Vorlieben hat und mit der man sich einfach nur beschäftigen muss. Ich glaube, das ja, funktioniert halt einfach oder das funktioniert nicht. Und deswegen funktioniert Final Fantasy XIV ja auch in der heutigen Zeit noch als Subscription. Absolut, weil du dich nur an eine spezielle Fanbase wendest, der das völlig egal ist, was derzeit im MMOs allgemein passiert. Es geht nur darum, was Final Fantasy XIV macht. Und das ist beim nächsten Titel, den wir nennen, vielleicht nicht ganz so. Ja, natürlich nicht. Wie gesagt, ich meine, es gibt kein andere Franchise überhaupt neben Final Fantasy, bei der das ist, weder westlich noch japanisch. Aber tatsächlich ist es so, dass dann nochmal außer Dragon Quest in Japan, aber deswegen gibt es Dragon Quest X auch nur in Japan. Richtig, aber dafür ist Dragon Quest halt außerhalb Japans komplett irrelevant, ja. Ja, dann gab es halt noch einen letzten großen Content, den wir jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber nennen. Wie gesagt, es gab noch einige Titel in der Zwischenzeit, die man, glaube ich, erwähnen sollte vielleicht. Vielleicht gehen wir auf eins dann auch nochmal ein. Wie gesagt, zu EVE Online werden wir bestimmt noch was sagen. Aber der letzte große Contender, der eben versucht hat, nochmal mit großer Franchise, großem Namen und auch einem gewissen Momentum, das die Serie zu dem Zeitpunkt hatte, eben in den Bereich von World of Warcraft vorzudringen, das war eben The Elder Scrolls Online. Ein Versuch, der ja, wie wir jetzt wissen, auch relativ gescheitert ist. Wir sind jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. Es ist ja gerade auf Free-to-Play quasi umgestiegen. Ist ja nicht Free-to-Play, sondern Play, ja. Nee, Buy-to-Play, genau. Ja, richtig, genau. Also das Guild Wars-Modell sozusagen. Richtig, einmal das Spiel kaufen und dann eben einfach spielen können. Und ja, Elder Scrolls Online hat, glaube ich, auch tatsächlich eben den Ansatz gehabt, der ja an sich nicht verkehrt ist, zu sagen, wir verbinden eben das, was wir als erprobtes und erfolgreiches Modell aus unseren Singleplayer-Titeln bereits haben, nämlich das typische Elder Scrolls-Gameplay, das verbinden wir jetzt mit MMO-Elementen. Leider hat das nicht so wirklich gut funktioniert und leider ist es eben in so einem Halb-Halb geendet, aber ich glaube tatsächlich, dass ich das jetzt so ohne Abo-Modell doch noch durchaus halten kann, aber klar, abermals die ganzen großen Contender, die es jetzt mittlerweile wirklich fast alle versucht haben. Wir haben vorhin schon übergeredet, das Einzige, was noch ein bisschen fehlt, ist vielleicht Harry Potter, als eins der großen Universen, das noch nicht wirklich umgesetzt wurde in dem Bereich eben. Sonst haben, glaube ich, alles einmal probiert. Wir haben Herr der Ringe gehabt, wir haben Star Wars gehabt, wir haben Elder Scrolls Online gehabt, was natürlich nur spielspezifisch, aber immerhin da mit Skyrim auch ein riesiges Universum ist. Und nichts hat wirklich funktioniert. Und Nintendo hat es noch nicht probiert, aber Nintendo ist die Letzten, die ein MMO probieren würden. Davon abgesehen hat Nintendo auch keine Franchise außer Zelda, mit der man es probieren könnte. Und Zelda MMO ist auch schon wieder sehr, sehr schwierig. Also wir haben doch schon über Pokémon geredet. Das stimmt, Pokémon, ja. Das vergisst man immer, das ein bisschen zu Nintendo gehört, klar. Aber das stimmt. Pokémon würde wahrscheinlich auch noch funktionieren. Aber ja, es ist, glaube ich, einfach schwierig. Die Formel MMO ist einfach ein bisschen schwer zu treffen. Und das Problem ist halt, dass WoW, auch wenn es das erste MMO von Blizzard war, vom Prinzip her, und das muss man ihm ja auch zugutehalten, es gibt genug Leute, die WoW hassen, aus den richtigen Gründen und den falschen Gründen, das sei dahingestellt. Und es gibt durchaus Gründe, auch das werden wir gleich noch besprechen, warum man definitiv gegen MMOs allgemein und vor allem auch gegen World of Warcraft sein kann. Aber was man zumindest eingestehen muss, ist, dass WoW eben genau das richtig gemacht hat, was es richtig machen musste und es nicht nur richtig, sondern fast perfekt gemacht hat, sodass viele Dinge einfach nicht mehr groß optimierbar sind in dem Bereich. Ich würde immer noch sagen, MMOs sind von ihrem Gameplay her ein Stück weit eingeschränkt. Ich habe das Gefühl, man könnte diesen Massive Multiplayer RPG Aspekt auf eine andere Art und Weise vielleicht sogar noch besser umsetzen, als die meisten MMOs das tun. Aber das, was WoW sein will, das ist es fast zur Perfektion. Wie das heutzutage ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich habe die letzten zwei Addons, glaube ich, nicht gespielt. Nee, die letzten drei Addons stimmt völlig. Ich habe sehr, sehr viele von diesen Addons nicht mehr gespielt. Das Spiel hat sich krass verändert, aber trotzdem von dem, was ich von WoW selbst kenne und auch das, was ebenso, glaube ich, einfach Stück weit auch Standard ist und was man einfach auch immer wieder von Leuten hört, ist eben das, was es machen will, das macht es perfekt. Und es auf der Ebene anzugreifen, ist einfach unsinnig. Und das ist eben das große Problem. Das bedeutet, dass WoW, vor WoW war es ein sehr hardcoreiges kleines Genre, in dem sich nicht wahnsinnig viele Leute bewegt haben, die aber dafür sehr leidenschaftlich waren. Nach WoW ist dieses Genre WoW und nichts anderes. Das ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber trifft finde ich, für seine Relevanz gerade doch durchaus zu. WoW hat gerade wieder, nachdem Warlords of Draenor rausgekommen ist, seine 12 Millionen Marke geknackt. Und wir müssen immer noch sagen, selbst Platz 2 bis 5 hat insgesamt nicht mal die Hälfte der Abonnenten, die WoW insgesamt hat. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass es eine reine Monokultur ist in dem MMO-Bereich. Es existiert WoW und eigentlich nichts anderes. Und ja, das ist definitiv spannend, glaube ich, einfach. Und wir müssen jetzt mal sehen, was in Zukunft daraus wird. Man hat irgendwie das Gefühl, dass MMOs sind nicht mehr wegzudenken, wobei, wenn man es genau nimmt, ist WoW nicht mehr wegzudenken. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man das Ganze jetzt extrapoliert und eben auf das ganze Genre überträgt, dann würde man jetzt sagen, ja, MMOs sind ein relevanter Markt. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass MMOs ein relevanter Markt sind. MMOs sind gar kein Markt, MMOs sind WoW. Ich glaube, das Ding ist, MMOs könnte ein relevanter Markt sein, wenn es nicht so eine Monopolstellung von einem Spiel gäbe. Also natürlich, und es ist natürlich auch wieder ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ich muss natürlich auch wieder einschränkend sagen, auch ein Star Wars The Old Republic funktioniert mit einem Microtransaction-Modell und 400.000 Spielern, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Spieler sie haben, ich stelle jetzt einfach meine Zahlen in den Raum, aber das wäre so eine Zahl. Mit 400.000 Spielern und nur Mikrotransaktionen funktioniert es immer noch gut genug, dass es genug Geld einbringt, damit es sich lohnt, es weiter zu betreiben. Und das ist ja am Ende des Tages letztendlich die einzige Begründung, die wirklich gelten darf für so ein Spiel, wenn es eben in dem Bereich gemacht wird. Also man muss ja nicht in Milliardensphären eines WoWs sozusagen vordringen. Ich meine, ja, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, Final Fantasy 11 ist das erfolgreichste Final Fantasy im Sinne von Revenue aller Zeiten. Und das in einer so großen und bekannten Franchise wie Final Fantasy. Also natürlich hat es niemals die Zahlen erreicht, die World of Warcraft erreicht hat. Aber ich glaube, die muss es in dem Sinne natürlich auch nicht. Aber viele wollen das halt. Das ist, glaube ich, immer so dieses Problem. Also viele wollen dann, wenn etwas erstmal beliebt ist, dann wollen viele immer den ganzen Kuchen abhaben und nicht nur einen Teil des Kuchens, habe ich das Gefühl. Es ist ja auch eine schwere Diskrepanz. Ich meine, ich selbst mache mich da in gewisser Hinsicht ja auch schuldig, dass ich eben sage, andere Spiele sind nicht erfolgreich, obwohl sie es letztendlich rein monetär gesehen schon sind. Wenn man natürlich sieht, dass man damit noch viel mehr Geld verdienen kann, dann möchte man das natürlich auch und ist auch schnell damit bei der Hand zu sagen, eigentlich war das Spiel nicht besonders erfolgreich, wenn man sieht, was damit möglich wäre. Aber es reicht zumindest aus, dass diese Spiele sich eben rentieren und halten über eine gewisse Zeit hinweg und genug Geld verdienen, dass es sich eben lohnt, sie weiterhin zu betreiben. Und das ist ja letztendlich das Wichtigste. Ich meine, ein WoW, man muss ja, wenn man es genau nimmt, auch ein WoW muss nicht so erfolgreich sein wie ein WoW, wenn man es genau nimmt. Wenn man sich anguckt, wie viel Kosten sie haben, wie viel Geld sie da reingesteckt haben, die machen Umsätze, die jenseits von Gut und Böse sind. Es gibt einen Grund dafür, dass eine winzige Firma, ursprünglich wie Blizzard, zu dem geworden ist, was sie jetzt ist. Activision Blizzard ist einer der größten Publisher auf der Welt. Und Blizzard ist Teil davon, gleichberechtigter Teil davon. Blizzard kann 160 Leute entlassen und sagen, davon wurde aber kein einziges Spiel beeinflusst, das sind nur rein Leute aus unserer Buchhaltung so ungefähr. Das ist Blizzard heutzutage. Und das nur mit einem einzigen Spiel, wenn wir uns genau nehmen. Klar, es gibt Diablo, es gibt StarCraft, es gibt Warcraft 3, aber 90% Revenues werden auch heutzutage noch WoW sein. Und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, vermutlich. Wenn man 12 Millionen hat mit dem neuesten Add-on, dann kann man auch in 3 Jahren wahrscheinlich, ich meine, die Hälfte der Abonnenten reicht völlig aus, um immer noch übertrieben erfolgreich zu sein und immer noch Platz 1 in deinem Genre. Und ich glaube, das werden sie schon noch ein paar Jahre durchhalten können. Zumindest davon kann man definitiv ausgehen. Aber ja, was macht denn letztendlich MMOs eigentlich aus? Warum reden wir überhaupt MMOs? Warum sind MMOs so relevant? Was macht nicht unbedingt nur Warcraft, sondern was machen MMOs allgemein, dass so etwas wie World of Warcraft möglich ist? Was ist das Faszinierende an dem Genre? Ich glaube, das wäre jetzt so ein bisschen die nächste Frage, auf die wir vielleicht eingehen und die wir vielleicht beantworten wollen, zumindest in Teilen wahrscheinlich. Weil ja letztendlich, glaube ich, viele Leute auch die Faszination von MMOs in der Theorie, aber nicht in der Praxis verstehen. Ich meine, in der Theorie ist die Frage ja recht einfach beantwortet. Ich glaube auch, dass in der Theorie recht einfach beantwortet. Ich würde sagen, MMOs ist eigentlich so dieses, wie soll ich sagen, wenn man sich überlegt, wenn man anfängt, man macht Videospiele und wo man am Ende eigentlich hinkommen möchte, dann ist eigentlich MMO plus Holodeck so das, was man sich jeder irgendwie so vorstellt, was irgendwie so dieser Gipfel der Videospielentwicklung wäre. Weiß nicht, wie du das siehst. Nee, absolut. Das ist schon sehr, sehr richtig auf den Punkt gebracht. Ich meine, wie gesagt, es ist in der Theorie super easy. Man muss einfach nur drüber nachdenken. Die Idee, eine riesige Welt zu haben, in der man komplett versinken kann, in der man stundenlang spielen kann, auch einfach Content zu haben. Also man simuliert einfach eine komplette in sich funktionierende Welt. Also richtig. Also wenn man von der Metapher redet, in fremde Welten eintauchen, ist halt MMO ungefähr genau das Genre, was am besten umsetzt eigentlich. Richtig. Und dann muss man auch dazu nehmen, dass man eben diese Welt füllt mit anderen Spielern, mit Richtig, Community, also nicht mit KI, sondern eben mit Menschen in dem Sinne. Richtig. Und dann hast du plötzlich eben die fast perfekte Mischung. Du hast ein riesiges Spiel, das dir so viel Content bietet wie 3 Spiele in 1. Noch mehr, was? Wahrscheinlich. Gut, das ist halt immer so die Sache, ne? Ich meine, vieles wiederholt sich dann auch. Viele Titel, viele Quests haben immer dieselben Aufgaben und so. Deswegen würde ich es ein bisschen einschränken. Aber klar, du hast auf jeden Fall mehrere Spiele worth of Content. Du hast eine riesige Welt, die es zu erforschen gilt. Du hast, wenn du einfach nur allein den Main-Content sehen willst, wahrscheinlich 100, 200 Stunden Spielzeit vor dir. Und du spielst die ganze Zeit nicht alleine, sondern du bist die ganze Zeit mit anderen Leuten in einer Welt. Dieser soziale Kontext, auch wenn viele Leute ihn ja auch ignorieren wollen in MMOs. Es gibt ja genug Leute, die spielen gerne Solo-MMOs. Ja. Aber trotzdem ist es eben die Atmosphäre, die allein dadurch entsteht. Es ist das, obwohl ich mit den Leuten nicht kommuniziere, obwohl ich nicht wirklich Gruppenquests mache und obwohl ich quasi eigentlich mit anderen Leuten der Welt nichts zu tun habe, es ist trotzdem was anderes, durch diese Welt zu laufen und neben sich andere Leute zu sehen, die da spielen. Und wenn du mit den Leuten nur übers Auktionshaus handelst, trotzdem gibt es diesen Austausch, es gibt diesen Input. Du kriegst mit, dass diese Welt lebt, dass da etwas anderes ist. Du läufst nicht durch diese Welt und siehst einfach nur 15 Kilometer weit Monster, sondern du siehst immer wieder Spieler, die in Kämpfe integriert sind. Allein das macht ja Atmosphäre aus. Allein das bedeutet ja, es ist egal, ob ich mit dieser Person kommuniziere oder nicht, dass diese Person gerade neben mir steht, dass ich sie sehe, ein bisschen entfernt, wie sie auf einem Hügel mit einem Wolf kämpft, trägt zu meiner Atmosphäre bei. Das ist einfach das Gefühl einer funktionierenden, intakten, echten Welt. Es ist eben diese Simulation dieser Welt, dass sie gefüllt ist mit echten Menschen. Und das ist, glaube ich, einfach ein super einfaches Prinzip, wie du schon gesagt hast. Ich meine, das ist halt die Grundidee dieser Weltsimulation. Das ist dieses, es ist kein Holodeck, aber wenn du eine First-Person-Ansicht in so ein Spiel einfügst, ihm eine relativ gute Grafik gibst und dir dann eben eine Brille aufsetzt und dich dann in so einer riesigen Welt bewegen könntest, das ist dann schon sehr nah dran an einem Holodeck. Das ist schon sehr nah dran an, ich bin wirklich in dieser Welt. Und von daher ist auf dem Papier die Faszination, glaube ich, sehr, sehr einfach zu verstehen. Gleichzeitig, glaube ich, ist es für viele Leute ganz, ganz schwierig, in diese Atmosphäre reinzufinden. Ich meine, wenn man es so sieht, dann müsste eigentlich für jeden Spieler das MMO das 9+Ultra sein. Ja. Und das ist es ja de facto nicht. Ich meine, 12 Millionen sind beeindruckend, aber wie wir das jetzt auch schon oft genug gesagt haben, mehr als 50% dieser 12 Millionen sitzen in Asien. Und ich würde behaupten, dass der durchschnittliche chinesische WoW-Spieler nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit dem, was wir derzeit in unseren Kreis aus, das ist Videospieler, mit reinnehmen. Das heißt also, so viele Leute sind es dann letztendlich, würde ich jetzt mal behaupten, im Westen gar nicht, die dieses Spiel tatsächlich spielen. Und selbst von denen hat man manchmal das Gefühl, gerade eben weil MMOs ja auch, und das ist ja eins dieser Probleme, auf das wir gleich noch eingehen wollen, so exklusiv sind in sich, weil sie so viel Zeit erfordern, so viel Aufwand und vor allem auch Geldeinsatz, dass es fast unmöglich ist, nebenher was anderes zu spielen, sind die Leute, die wirklich MMOs spielen, wirklich viel, meistens, oder die WoW wirklich viel spielen, ja meistens auch nicht mehr unbedingt Leute, die wirklich viel parallel dazu spielen. Das sind auch nicht mehr so die Videospieler, die rausgehen und sich jeden AAA-Titel kaufen, die wirklich interessiert an allem sind, was ungefähr in der Videospielindustrie passiert. Sondern diese Leute spielen hauptsächlich World of Warcraft. Das heißt also, für die viele Leute passt es dann doch nicht, dieser Traum einer virtuellen Welt, die man eben einfach bereisen kann. Und natürlich hat das was mit Setting zu tun, natürlich hat das was auch mit einem grundlegenden, einer Grundabneigung WoW gegenüber zu tun. Das die bestimmt der auch. Ein oder andere noch hat. Aber es gibt natürlich auch Leute, die auch so eine Abneigung eben gegen diesen, wir haben jetzt natürlich diesen Social-Aspekt jetzt auch als positiv hervorgehoben. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen eben, sie möchten beim Videospiel nicht mit anderen Leuten zu tun haben. Also dazu gehören ja auch alle Leute, die einfach nie, also die keinen Multiplayer spielen, generell nicht. Ja. Das ist natürlich die schwächste Form von sozialen Interaktionen in Videospielen, aber in einem MMO ist es halt, je nachdem, früher war es wahrscheinlich noch sehr viel schwerer, so ein Spiel einfach nur solo zu spielen als heute. Also es gibt heutzutage ja schon viel mehr MMOs, wo viele sagen, das kannst du auch relativ alleine spielen. Du musst vielleicht ein paar Mal dann über den Duty Finder dann irgendwie Leute finden, aber das sind dann auch nur so 1-2 Stunden, die du das dann machen musst, und dann ist er wieder vorbei, du musst auch nicht viel reden oder so. Und ich glaube, die Leute eben, die eben Videospiele spielen, weil sie eben auch gerne diese Solo-Erfahrung haben. Ich meine, ich kenne das ja von mir selbst da in vielen Fällen. Als Square Enix damals Final Fantasy XIV angekündigt hat, hätte ich mir auch eigentlich eher gewünscht, dass sie jetzt damit ein neues Offline Final Fantasy ankündigen. Ja. In dem Moment, wenn der Online-Schriftzug rauskommt, dann gibt's dann auch dieses kollektive Aufstöhnen, so, Muss das wirklich sein? Ja. Und ich meine, ich kann mir auch zum Beispiel, ich bin jetzt in der Warcraft Community nicht mehr so sehr drin, aber ich kann mir schon vorstellen, also ich würde ja mittlerweile zum Beispiel auch sagen, klar macht ihr weiter WoW, weil das Sinn macht, aber der Ursprung der Serie, also das RTS, das letzte Warcraft, was haben wir letztes Mal darüber geredet, ist halt über ein Jahrzehnt her. Ja, definitiv. Stimmt auch, klar. Das ist natürlich sowieso der grundlegende Gedanke. Es gibt auch genug Leute, die keinen Bock auf soziale Kommunikation haben. Und das liegt natürlich auch nicht unbedingt, glaube ich, daran, dass die Leute tatsächlich wirklich, ich meine, für viele ist es wahrscheinlich einfach, dass sie kein Interesse an dieser sozialen Interaktion in ihrem eigenen Spiel haben. Für viele liegt es wahrscheinlich einfach auch an der Art und Weise, wie die Interaktion eben funktioniert. Auch eben an dem gleichzeitigen Immersionsbruch, den diese Leute bedeuten. Natürlich ist es Immersion-bildend, wenn du realistische Leute in deiner Nähe hast, wenn du nicht NPCs hast, die Skripten folgen, sondern echte Menschen. Gleich ist natürlich auch wieder Immersionsbrechend, wenn 90% von denen einfach 50% ihrer Zeit damit verbringen, nackt auf einem Brunnen zu stehen und zu tanzen. Oder sich komplett nur hüpfend durch die Welt bewegen. All diese Dinge, die man so typisch eben kennt, die ja schon fast so eigene MMO-Tropes geworden sind, sind eben auch Teil dieser Community. Das geht ja. Und das geht ja noch nicht mal auf den Fakt drauf ein, dass League of Legends nicht ohne Grund als eine der schlimmsten Online-Communities bezeichnet wird. Die Anonymität des Internets und die Fähigkeit quasi, die das einem gibt, sich komplett daneben zu benehmen, ohne irgendwie groß was zu befürchten, ist ja in MMOs eingeschränkt auch gegeben. Das heißt also, du hast wahrscheinlich eine relativ toxische Community, die nicht unbedingt zum Immersion bilden beiträgt, indem sie genau das Gegenteil von dem tun, was eben immersiv wäre. Indem sie eben nackt mit einem Pferd vorbeireiten, mit einem Feuerschwert und dich anschreien als Noob. Dann ist natürlich nicht besonders viel her mit, oh, dass diese Welt fühlt sich so schön realistisch und cool an, weil andere Leute hier rumrennen. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Das heißt natürlich durchaus nachvollziehbar auch, warum es da immer noch genug Leute gibt, die kein Interesse daran haben. Ich glaube auch, dass es natürlich auch einen Teil damit zu tun hat, dass als WoW groß war und natürlich dann auch das, was man so sieht, eben die Leute, die dann sich wenn eine Expansion rauskommen, sich dann eben mitternachts schon anstellen, dann die Ersten, die dann reinrennen und sofort spielen müssen. Natürlich auch dieses Klischee des... Der Mainstream-Hass. Ja, also auch, aber auch ich glaube auch dieses Klischee vom, naja, der so, der vielleicht die, sag ich mal, so sozialen... Ach so. Du meinst quasi Leute ohne Leben. Genau. Also dass viele Leute, glaube ich, vielleicht auch... Ich meine, WoW war damals ja nicht nur deswegen so groß, weil es so viel gespielt wurde, sondern eben auch, weil es dann eben auch in der Mainstream-Presse, sage ich mal, dann sehr viel Beachtung gefunden hat. Da wurde natürlich vor allem eher auf die ganzen Gefahren und Risiken hingewiesen, aber natürlich auch auf die, sage ich mal, extremen Spiele, auf diese Stereotypen, die wir ja heute immer noch so im Kopf haben, wenn man dann so an WoW denkt. Dass ich glaube, dass schon viele Leute dann auch in dem Sinne davon abgeschreckt sind, dass sie halt sagen, na, ich bin schon irgendwie Spieler. Ich meine, wir hatten so eine ähnliche Diskussion schon mal, als es um Videospiel allgemein ging. Und ich glaube, MMOs sind dann nochmal ein spezieller Bereich innerhalb dieser Kultur, dass halt Leute dann immer noch sagen, naja gut, ich glaube mittlerweile Videospiele spielen selbst ist mittlerweile halbwegs normal, aber MMOs ist dann wieder so eine Schwelle, die ich dann glaube ich nicht übertreten möchte, weil das wieder negative Konnotationen haben könnte. Ich glaube auch, dass das immer noch eine große Rolle spielt. Definitiv auf jeden Fall. Und das ist ja auch vom Prinzip her verständlich. Ja. Also ich bin ja in gewisser Hinsicht, ich glaube wir alle sind in gewisser Hinsicht auch ab und an immer wieder schuldig quasi in dieser Hinsicht zu sagen, dass halt eben so dieses ganze, das Power-Nerdtum halt so. Das ist halt irgendwie doch auch irgendwie ein bisschen so, dass das Problem ist, dass man sich da doch versucht, ein bisschen auch vielleicht von abzugrenzen, definitiv. Und das WoW ja, ich meine, das Problem ist ja an WoW ja so ein bisschen, das ist ja dieser verrückte Gegensatz. Das habe ich schon immer gesagt. Gerade weil WoW von jedem und seiner Mutter heutzutage gespielt wird, auf der Welt, ist es ja quasi das Gegenteil von Nerd sein. Gleichzeitig ist es wieder ein Stück weit so nerdig, dass man, also weißt du, was ich meine? Das ist ja ein merkwürdiger Gegensatz. Das ist ja dieses so, einerseits ist es überhaupt gar nicht nerdig, weil jeder es spielt und gleichzeitig ist es super power-nerdig, dass selbst die Nerds sagen, das ist mir ein bisschen zu doof. Und das ist natürlich so ein merkwürdiger Gegensatz. Aber wie gesagt, das ist ja auch das Problem. Ich habe das Gefühl, WoW ist Fluch und Segen für dieses Genre. Ich glaube, im Idealfall wäre es so gelaufen, dass World of Warcraft groß und relevant gewesen wäre, aber nicht genredominiert. Richtig, dann würde dann wieder... Das hätte bedeutet, dass es mehr Vielfalt gegeben hätte. Ein Herr der Ringe Online hätte sich vielleicht als zweiter großer Titel direkt daneben etablieren können. Ein Age of Conan ebenfalls. Es wäre nicht besonders schwierig, auch mal outside of the box zu denken und damit irgendwie gewissen Ruhm einzuheimsen. Es hätte das Genre definitiv verändert, aber es hätte es nicht so dominiert. Das hätte, glaube ich, bedeutet einfach, dass wir ein etwas belebteres Genre insgesamt gehabt hätten, das insgesamt für alle besser gewesen. Vielleicht auch eine gemäßigtere Diskussion über dieses Genre. Also ich meine, WoW wurde halt irgendwann so groß, dass halt, wie gesagt, in dem Moment, in dem dann halt Leute dann in der Öffentlichkeit über ganz viele Sachen geredet haben, wie ja, Leute werden süchtig und die Leute haben kein Leben und das ist ja alles gefährlich für die Jugend und so weiter. In dem Moment, in dem das dann so dominant wurde, dass das dann wirklich jeder Mensch auf der Welt, egal wie viel du mit Videospielen zu tun hattest, dann wusste, was World of Warcraft ist oder eben es auch nicht wusste. Und ich kann mich noch erinnern, das war, als dann auch, das war dann mittendrin auch in dieser Killerspieldebatte, wo dann auch dieser eine Typ dann in der Talkshow dann erzählt hat, also er hat dann WoW so beschrieben, als wäre es CS. Ja. Alles, was böse war, in Anführungszeichen, im Videospiel, wurde dann auch irgendwie in dieses Spiel dann irgendwann gepackt. Und weil es halt einfach, das war halt das beste Beispiel. Ich meine, das ist es ja. Ein ehemaliges Nischengenre bringt plötzlich ein Spiel hervor, das alle anderen Spiele fast dominiert. Ich meine, mit 12 Millionen Abonnenten hast du die aktiven User beschrieben. Verkaufszahlenmäßig, klar, ein GTA 5 hat mehr verkauft garantiert heutzutage, aber verkaufszahlenmäßig, wenn du die Add-ons noch mit dazu nimmst, ist WoW für die ganze Videospielindustrie quasi relevant. Das ist außerhalb des Genres selbst immer noch eins der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Und das ist natürlich dann auch relativ einfach, sich dann all das als gutes Beispiel eben dafür zu nehmen. Und ein Stück weit ja auch zu Recht, würde ich behaupten. Klar, wie man das jetzt beschreibt, ist natürlich was ganz anderes. Aber so diese Diskussion, die damals entstanden ist, die konnte ich durchaus nachvollziehen. Trotzdem war es für mich damals ja immer so, dass ich immer gesagt habe, es gab genug Leute, die gesagt haben, ich spiele WoW. Und die waren so, oh Gott, WoW, du bist einer von diesen Leuten, das ist ja schrecklich, hör mal bitte auf damit. Das ist ja. Und ich war immer so, ich verstehe schon, wo das herkommt. Und wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich vielleicht genauso denken. Aber ich habe das Spiel noch nie gespielt und es ist immer noch ein gutes Spiel. Ich kann für mich objektiv begründen, warum ich dieses Spiel spiele, weil es mir Spaß macht, warum es ein gutes Spiel ist. Ich kann auch heute noch über diese Faszination reden. Ich habe dieses Beispiel schon oft genug gebracht, aber diese ersten Stunden in dieser Welt waren unglaublich faszinierend. Und da stehe ich auch zu, dass ich das damals awesome fand. Klar würde ich das heutzutage nicht mehr spielen, weil das Spiel ein bisschen mir entwachsen ist, aber ich würde mich nicht aus Prinzip dagegen wehren, weil es eben WoW ist und weil alle das spielen, sondern ich würde mich gegen wehren, weil ich der Meinung bin, dass WoW ein Stück weit Spielkultur kaputt macht. Und ich glaube, da gibt es jetzt so diesen kleinen nächsten Schritt, diesen Übergang, warum WoW nicht unbedingt nur gut für das Genre, die Videospielwelt überhaupt ist, sondern eben auch durchaus negativ. Ein weiterer Grund dafür, warum ich sage, es wäre eigentlich gut gewesen, wenn WoW erfolgreich, aber nicht übertrieben erfolgreich gewesen wäre. Wenn WoW bei 5 bis 6 Millionen Abonnenten gelandet wäre, nicht bei 12. Das große Problem, das man gerade in der Hauptzeit von WoW hatte, und das war, sage ich jetzt mal so, die Jahre 2004 bis 6 oder 7 ungefähr, war, dass WoW auf eine Art und Weise alles dominiert hat, was die Videospielindustrie angeht. Zumindest auf dem PC. Dass tatsächlich man schon davon reden konnte, dass es auch einfach andere Leute Geld kostet, dass dieses Spiel einfach existiert. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich in Zahlen so umsetzen kann. Ich glaube, das war tatsächlich eher eine übertriebene Zusammenrechnung verschiedener Faktoren. Aber trotzdem glaube ich, das Prinzip stimmt schon durchaus und auch die Rechnung und der Gedanke dahinter. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher WoW-Spieler im Monat eben seine 11 oder 12 Euro für WoW ausgibt und im Monat entsprechend viel Zeit investiert, dann gehen wir davon aus, dass ein normaler Videospielspieler, der vorher hauptsächlich Solospiele gespielt hat, sich alle 2-3 Monate ein 50-Euro-Spiel kauft und entsprechend Zeit dann in dieses Spiel investiert. Das fällt komplett weg. Das Einzige, was diese Person noch tut, ist Geld für WoW zu bezahlen und Zeit in WoW zu investieren. Und ich als ehemaliger WoW-Spieler, und ich bin ja sogar einer von denen, das habe ich ja die ganze Zeit gesagt, ich hatte auch Kumpels von mir, die durchaus gesagt haben im Nachhinein, du, da gab es so eine Zeit, wo ich jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückdenke, echt ein bisschen, keine Ahnung, es gruselt mich ein bisschen vor mir selbst, dass ich das schon das Gefühl habe, ich habe in der Zeit, war ich ein Stück weit schon vielleicht süchtig, so ungefähr. Und es war auch wichtig, dass ich irgendwann aufgehört habe, aber es war schon so, dass ich ziemlich getunnelt war auf dieses Spiel. Das hatte ich persönlich ja gar nicht mehr, diese Erfahrung. Ich habe ja beim letzten Mal schon beschrieben, dass ich da relativ schnell raus war, dass mich das relativ schnell nicht mehr interessiert hat, das eigentliche MMO. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich in der Zeit eigentlich nichts anderes gespielt habe. Als ich angefangen habe zu studieren, da habe ich fast jeden Abend gespielt. Und es ist nicht so, dass ich nicht auch so gespielt hätte zwischendurch mal. Ich meine, wenn ich viel zu tun hatte, habe ich auch nicht gespielt. Ich habe nichts schleifen lassen für das Spielen. Aber wenn ich Zeit zum Videospielen hatte, habe ich nur WoW gespielt. Ich habe in dieser Zeit ein Jahr lang bestimmt fast kein einzelnes Solospiel gespielt. Hauptsächlich natürlich auch, weil meine ganzen Kumpels das gespielt haben und ich einfach dann an den Abenden mit denen rumgehangen habe. Wir waren zusammen im Skype. Es hat Spaß gemacht, diese Leute, die man jetzt nicht mehr allzu oft sieht, jeden Abend noch zu hören, sich mit denen auszutauschen. Dieses Spiel war mein Videospielen insgesamt. Und das galt auch für alle anderen meiner Kumpels. Und das galt für tausende andere Leute garantiert auch. Und entsprechend muss man ja natürlich schon auch kritisch sagen, dieses Spiel hat natürlich auch ein Stück weit den kompletten Markt so dominiert, dass andere Leute plötzlich einen Kürzeren gezogen haben. Dass plötzlich auch in komplett anderen Genres und in komplett anderen Firmenbereichen Leuten die Kunden quasi so ein bisschen nicht mehr irgendwie zugerannt sind, wie es früher der Fall war. Viel Geld und viel Zeit wurde in dieses Spiel investiert, das insgesamt dann anderen Spielen nicht mehr gewidmet werden konnte. Und alleine, wenn man nur der Vielfalt wegen irgendwie Videospiele liebt, muss man ja schon auch sagen, dass es ein durchaus berechtigter Kritikpunkt ist, zu sagen, eigentlich ist das ziemlich unmöglich. Das ganze Argument, das es damals gab, dass so ein Abo-Modell einfach ein bisschen schwierig ist und dass die Leute sagen, man bezahlt viel zu viel, finde ich immer noch ein bisschen schwierig, wenn ich bedenke, dass man so 10 bis 11 Euro ungefähr bezahlt, wenn man so ein längeres Abonnement abschließt und dann das aufs Jahr hochrechnet, was ich da an Geld ausgegeben habe, dann sind das 3-4 Vollpreistitel maximal im Jahr, die ich nicht gekauft habe dafür. Ich habe dieses Gefühl, dass tatsächlich mehr Geld ist, als ich sonst ausgegeben hätte für Videospiele. Zeitmäßig, glaube ich, ist es natürlich eine ganz andere Geschichte, definitiv. Ja, ich meine, ich habe das ja damals als hauptsächlich Konsolenspiel immer nur so, sagen wir, so nebenbei mitbekommen. Ich meine, natürlich, WoW war halt überall, aber auf dem Konsolenmarkt hat man jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt so große Auswirkungen hatte. Ich meine, das war halt noch die große PS2-Zeit, als dann wirklich alles auf der PS2 dann ungefähr erschienen ist. Und deswegen traue ich mir da gar nicht jetzt groß zu, da jetzt irgendwie irgendwelche Aussagen darauf zu machen, wie welche großen Auswirkungen es auf dem PC-Markt jetzt hat. Ich weiß noch, dass das damals auch die Zeit war, in der ja viele auch ein bisschen so von der Krise des PCs so ein bisschen geredet haben. Was ich ja im Nachhinein wie immer bei diesen Geschichten ja immer als falsch herausstelle, egal ob es jetzt der PC oder die Konsolen sind. Aber ja, also ich glaube schon, dass damals natürlich auch mit dem Boom und eben auch mit dem Versuch, das dann irgendwie nachzumachen, dass da auch schon nicht nur Ressourcen in dem Sinne für die Pub oder für viele Entwickler eben weggefallen sind von den Spielern, sondern dass auch einfach viele Spieler einfach nicht mehr vielleicht die Spiele gekriegt haben, die sie vielleicht eben spielen wollten. Also dass viele eben Publisher eben versucht haben, auf diesen Zug aufzuspringen und dementsprechend natürlich dann auch Ressourcen in Spiele geflossen sind, die vielleicht im Nachhinein gefloppt sind und vielleicht auch in bessere Solo-Spielerfahrung hätten fließen können. Das ist natürlich klar. Aber generell würde ich halt auch immer sagen, die Faszination hinter WoW hat natürlich, konnte man immer schon verstehen. Also ich war auch nie immer irgendjemand, der gesagt hat, oh Gott, ich spiele immer WoW. Ich meine, mein Onkel hat jahrelang WoW gespielt. Und immer wenn ich ihm dahin zugucke, habe ich auch gedacht, das ist eigentlich schon ziemlich faszinierend und bestimmt auch ziemlich cool. Nur dass ich halt nicht die Gelegenheit hatte, das zu spielen. Sonst hätte ich mit Sicherheit auch WoW angefangen. Ich meine, warum auch nicht? Warcraft ist eine, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, auch einer meiner Lieblingsfranchises. Und MMORPG an sich als Konzept funktioniert in meinem Kopf. Warum also nicht? Hätte ich einen PC gehabt, der das einigermaßen hätte zum Laufen bringen können. Und damals natürlich auch noch, war Internet noch ein bisschen das Problem, hätte es mir sicher auch gespielt. Und ohne irgendwie da jetzt mir irgendwelche Gedanken darüber zu machen, was andere davon von mir halten könnten. Ja, definitiv. Ich weiß nur, dass es halt damals tatsächlich eine Zeit lang so war, dass man sich doch sehr verteidigen musste. Ich glaube, man muss sich heute immer noch ein bisschen verteidigen. Also WoW ja, muss man sich stimmt. immer noch ein bisschen verteidigen, wenn man immer noch, vor allem jetzt immer noch WoW spielt, glaube ich. Und es gibt ja auch genug Leute, ich meine, mittlerweile gibt es genug Leute, die wahrscheinlich 2011 eingestiegen sind und es jetzt halt 3 Jahre lang spielen. Ne? Wenn ich jetzt immer noch spielen würde, hätte ich es durchgehend gespielt seit 2005. Da würde ich jetzt 10 Jahre lang ein Spiel spielen. Das wäre schon ziemlich abstrus. Ich meine, ich kenne ehrlich gesagt persönlich niemanden, der das wirklich tut. Ich meine, letztendlich habe ich das Gefühl gehabt, es gibt dann noch so andere Spiele, wo ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr so und vielleicht ein bisschen die Stirn gerunzelt habe. Und ich meine, wir haben das jetzt vorhin nicht erwähnt, aber eines so dieser Spiele, die auch ein bisschen dafür berüchtigt geworden sind und dann auch dementsprechend ein bisschen bekannt geworden sind, ist zum Beispiel sowas wie Second Life. Oh ja, ganz stimmt, ja. Da müssen wir natürlich noch mal kurz drauf eingehen zumindest, dass tatsächlich ja auch diese ganze Grundidee hinter einer virtuellen Welt-Simulation natürlich auch über Spiele völlig hinausgeht. Ich meine, Second Life ist in gewisser Hinsicht noch ein Spiel, aber es ist vor allem, glaube ich, auch ein soziales Experiment. Eine Zeit lang, glaube ich, war es das am meisten diskutierte Thema in diesem Bereich überhaupt. Second Life war überall, gerade auch in den Mainstream-Medien, noch außerhalb von Spielen, sondern mehr wirklich in diesem sozialen Experiment-Kontext. Angefangen hat es, glaube ich, mit einem sehr enthusiastischen Grundstock an Fans, die Bock darauf hatten, diese Welt komplett frei zu gestalten. Second Life ist ja tatsächlich auch etwas, im Prinzip ist Second Life ja eine fast leere Welt, in der du machen kannst, was du willst. Du kannst Häuser bauen, du kannst deinen Charakter bauen, wie du willst. Du hast vom Prinzip Open Source-mäßig Zugriff auf fast alles, sodass du die Welt so gestalten kannst, wie du willst. Dann war recht schnell der Hype da und vor allem auch dieser übertriebene Hype, der dann schon wieder abgezeichnet hat, das könnte eine virtuelle Welt der Zukunft werden. Das könnte sein, dass da demnächst Markt ja, einziehen. Das wurde ja ganz absurd irgendwann, dass dann die ganze Firmen dann ihre virtuellen Gebäude drin hatten oder ganze Staaten ihre Botschaften. Ich wollte sagen, hallo, es gab Leute, es gab Staaten, die hatten Botschaften in Second Life, die sie betrieben haben. Es gab Universitäten, die da eingerichtet wurden, wo dann per Livestream tatsächliche Lesungen aus anderen Universitäten besucht werden konnten. Da gab es dann Leute, die sind mit ihrem Charakter dahingegangen, saßen im Hörsaal und haben einen Livestream von einer Vorlesung von Harvard gesehen und haben daran teilgenommen wie Studenten quasi. Wie ernst auch immer sie das dann natürlich alle genommen haben, kann man natürlich dahinstellen, aber es hat schon tatsächlich Züge angenommen von wir ziehen jetzt mal um in eine virtuelle Welt, die es für die in der Zukunft vielleicht einfach als Parallelwelt so existieren wird. Welcher Staat macht sich denn die Mühe und stellt eine Botschaft hin, wenn er nicht davon ausgeht, dass es tatsächlich relevant sein könnte? Eine Zeit lang habe ich das Gefühl gehabt, war tatsächlich dieses soziale Experiment zu eine Idee der sozialen Zukunft fast schon geworden. Teilnahme oder ein Erleben der Welt von seinem heimischen Computer aus. Diese ganze Idee, die jetzt Mark Zuckerberg wieder ein bisschen aufgreift mit seiner Begründung, warum er zum Beispiel Oculus gekauft hat. Diese Idee, eine soziale Welt zu schaffen, die du mit dem Oculus VR von dir zu Hause aus erlebst, sich mit Freunden zu treffen, zusammen gemeinsam Sachen zu machen, eben auch die Universität zu besuchen und. All diese Ideen quasi eine komplett begehbare Welt zu schaffen, in der Abstände, Zeiten und sonst irgendwas überhaupt gar keine Rolle spielen, das wird jetzt wieder so ein bisschen aufgegriffen. Eine Zeit lang war Second Life nicht nur eine Idee, sondern durchaus für manche Leute greifbar genau der Outcome auch. Second Life wird genau das werden. Und relativ schnell hat man gemerkt, okay, viele Leute verlieren einfach irgendwann das Interesse, was ja auch ganz normal und natürlich ist. Und übrig bleiben so ein bisschen so wieder der Hardcore-Bereich halt eben. Und plötzlich, was viel Überhand nimmt, ist dann plötzlich alles, was mit Sex zu tun hat. Da gibt es da Leute, die da verdienen ihr komplettes Geld damit, dass die in-game als 3D-Modeler Geschlechtsteile modellieren, die man dann bei denen kaufen kann, damit man die an seinen Charakter kleben kann und so ein Kram. Posen, Animationen. All diese Geschichten, plötzlich ist das dann eben wieder so, ne, was viele Leute als die dunkle Seite des Internets bezeichnen würden. Das ist ja die eine Regel des Internets. Richtig, ja. Das ist halt dieses klassische Prinzip halt so, irgendwann geht's dann halt hauptsächlich darum. Und ich glaube, bis in der Form existiert es, glaube ich, bis heute. Ich habe mich da seit Jahren nicht mehr beschäftigt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber recht schnell war dieses soziale Experiment dann wieder vorbei. Aber eine Zeit lang, glaube ich, gab es da schon sehr viel Enthusiasmus für die digitale Zukunft. Wie gesagt, das ist ein bisschen überspitzt natürlich und jetzt im Nachhinein kann man darüber lachen. Ich glaube, zu der Zeit war es auch vielleicht schon ein Stück weit nachvollziehbar, warum die Leute das geglaubt haben. Ich weiß nur, dass ich auch total fasziniert von der Idee dahinter war. Absolut. Diese Idee, dass man diese komplette Welt hat, in der man machen kann, was man will, ist schon immer noch auch sehr interessant, definitiv. Und ich meine, natürlich nicht ganz so extrem ist ja auch, weil wir das vorhin ja schon angesprochen haben und auch darüber reden wollen, ist ja auch EVE Online vom sozialen Aspekt her ja auch ein sehr interessantes MMO. Absolut, ja. Weil du ja auch in EVE Online sehr viele Freiheiten darin hast, wie du in dieser Welt agieren willst und was in dieser Welt erlaubt ist und was du da. Ich meine, das Interessante an EVE Online ist ja hauptsächlich, dass eben der Fokus ein Stück weit im Vergleich zu anderen MMOs immer noch mehr auf Spielinteraktion liegt, weil eben der Handel ein sehr wichtiger Faktor ist und der Handel komplett spielerorganisiert ist. Die ganze Wirtschaft in EVE Online funktioniert rein spielerbasierend. Das ist nicht wie zum Beispiel im WoW, wo man ganz klar merkt, es werden gewisse Preise angeglichen, auch im Auktionshaus immer noch, gibt es gewisse Gebühren und so ein Kram. Letztendlich sitzt Blizzard immer daneben und greift immer ganz minimal in die Wirtschaft ein von WoW, um dafür zu sorgen, dass nichts krass überhand nimmt, dass keine Preise zu stark oder zu wenig werden. Es gibt immer diesen kleinen Einflussfaktor, oder dass es zum Beispiel Gebühren gibt für Auktionen oder so ein Kram. All diese Dinge fehlen komplett in EVE Online. In EVE Online gibt es nichts. Es gibt nur die Wirtschaft, die Spieler selbst auf die Beine gestellt haben. Es gibt nur spielerbetriebene Banken. Es gibt wirklich rein nur das, was die Spieler in diese Welt gebracht haben. Letztendlich das ganze politische System ist ja sozusagen Spieler aufgebaut. Absolut, ja. Das ganze Spiel könnte komplett anders sein, wenn bestimmte Spieler sich früher anders entschieden hätten. Und das ist ja auch irgendwie diese Faszination dahinter, wenn man eben auch auf dieser Ebene eben drauf guckt, was dann eben dort passiert. Wenn du dann hörst, wie, keine Ahnung, da gibt's dann plötzlich Verräter in einen Reihen, da verzieht sich ein CEO eines riesigen Konglomerats einfach mit dem ganzen Geld und... Ja, vor allem, das ist ja auch die interessante Idee dabei, ist ja auch eben diese Freiheit und vor allem auch die Konsequenz, mit der die Community das umsetzt. Ich meine, natürlich wird's tausendfach Leute geben, die versuchen, mit dem Geld abzuhauen und scheitern da dran, aber es gibt Leute, die das so konsequent durchziehen, dass sie nicht sagen, mir geht es nicht darum, euch den Spielspaß zu versauen, sondern ich nutze das nur, um wieder was Neues, Interessantes zu schaffen. Der Typ zum Beispiel hat ja Folgendes gemacht, da hat sich die ganze Kohle genommen, hat sich die größte Schiffsklasse im Spiel gekauft, komplett alleine, und ist einfach als Ultrabösewicht in der Gegend rumgezogen und gesagt, okay, wenn ihr euer Geld wieder haben wollt, wenn ihr nicht rechnen wollt, dann kommt doch zu mir. Mir kann derzeit fast keiner was anhaben. Und es macht auch dir durch Sonnensysteme gezogen. Allein, dass das funktioniert, ist ja total faszinierend. Ich meine, das ist das, was man als Außenstehender liest und denkt, alter Schwede, ich hätte so Bock, dieses Spiel zu spielen, wenn es da so etwas gibt. Genauso wie diese ganzen Allianzsysteme und wie Kriege ausbrechen. Also, ich habe ja ehrlich gesagt sogar ein bisschen überlegt gehabt, ob ich mich mit meiner Masterarbeit zum Beispiel, also in Politikwissenschaft, nicht mit EVE Online beschäftige, weil das schon eine Simulation eines sehr großen politischen Systems ist. Also vielleicht natürlich... Die Simulation eines internationalen Systems ist natürlich immer schwierig, vor allem weil natürlich trotzdem in einem Spiel bestimmte Konsequenzen nicht so gesetzt werden können, eben wie in der realen Welt. Also eine Atombombe in der virtuellen Welt ist dann trotzdem immer noch was anderes, auch wenn du alles dabei verlieren könntest als in der echten Welt. Es ist schon sehr faszinierend zu betrachten, wie in diesem Spiel eben sich Allianzen formen, wie diese Allianzen miteinander agieren, wie Kriege entstehen in dieser Welt. Also ist einfach mega faszinierend. Ich denke mir genau das gleiche wie Merlin auch. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich würde es einfach eigentlich super gerne auch mal selbst ausprobieren, einfach Teil dieser Welt sein, einfach mal sehen, okay, das ist wirklich ein MMO, wo ich das Gefühl habe, da gibt's auch keinen Game Master oder so, der jetzt so sehr drauf guckt, dass alles irgendwie in Ordnung ist, sondern wenn du halt ausgeraubt wirst oder eben über den Tisch gezogen, dann ist es halt deine eigene Schuld, mehr oder weniger, in diesem Spiel. Absolut. Und das macht dieses Spiel mega faszinierend, aber gleichzeitig auch so, wie soll ich sagen, du hast das Gefühl, die Hürde ist so riesig, du musst dich so sehr reinlesen und reinfuchsen, bis du in irgendeiner Weise in diesem Spiel, an diesem Spiel richtig teilhaben kannst. EVE Online ist so ein bisschen tatsächlich der noch heutzutage funktionierende Erbe, zumindest im Geiste von eben diesen klassischen Hardcore-MMOs. Klar macht es ganz andere Dinge, es funktioniert auf einer ganz anderen Ebene, aber es ist eben trotzdem auf diese Art und Weise Einsteiger unfreundlich. Es nimmt dich überhaupt nicht an die Hand. Es ist sehr kompliziert zu spielen, sehr, sehr komplex. Du musst dir super viel Zeit nehmen, aber es belohnt dich entsprechend auch. Und das ist ja tatsächlich diese Faszination, die dahinter liegt, definitiv. Vielleicht gehen wir zum Schluss einfach nochmal so ein bisschen auf den Unterschied eben zwischen West und Ost ein, so als letzten Teil eben. Das kann man, glaube ich, relativ schnell auch machen tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Letztendlich haben wir beiden zwischen uns ja nicht wahnsinnig viele östliche Online-Rollenspiele gespielt. Ich meine, du hast ja sowieso hauptsächlich eigentlich nur Final Fantasy gespielt und das ist ja als... Und das ist wahrscheinlich auch dein einziges östliches... Und vor allem, ich meine, das zählt ja schon wieder fast nicht mehr. Ich meine... Das zählt ja richtig. Also ich glaube, Final Fantasy 14 ist vom Design her... Sehr westlich eigentlich. Eher westlich Design. Außer natürlich vom Artstyle her, aber das war, glaube ich, zu erwarten. Richtig. Ich glaube tatsächlich so diese klassischen, dieser östliche Genre Primus, wie zum Beispiel ein Lineage zum Beispiel, genau, ein Lineage 1 und 2, wie ein Ragnarok Online oder sowas. Selbst sowas wie ein, wie hieß es nochmal, Maple Story zum Beispiel. Das sind ja so die klassischen Vertreter. Ich glaube tatsächlich, das, was man als ersten Unterschied ganz klar ausmachen kann, im Vergleich zu westlichen gerade, weil eben ein Lineage 2 auch jetzt nicht so krass vom westlichen Standard quasi entfernt ist, ist die Herangehensweise ans Gameplay. Grinding ist in östlichen oder in hauptsächlich koreanischen Spielen immer noch ein viel krasser, größerer Faktor. Ja. Ich habe das vorhin schon gesagt, außerhalb des Podcasts, und das erwähne ich jetzt vielleicht auch nochmal, beziehungsweise gerade vielleicht auch im Podcast schon gesagt habe, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass diese krasse, genre-erschütternde Veränderung, die mit WoW im westlichen Genre Einzug gehalten hat, halt eben im Osten nie so richtig stattfand. Wohingegen ein EverQuest, ein Lineage und ein Ultima Online zum Beispiel sich immer noch sehr relativ ähnlich sind, ist seit WoW plötzlich im Westen alles sehr anders, wohingegen es tatsächlich im Osten immer noch so ist, dass man das Gefühl hat, ein Lineage 2 ist immer noch sehr nah dran an einem EverQuest zum Beispiel. Ich glaube, gerade dieses Grinding, auch wenn es natürlich in den östlichen immer ein bisschen extremer war, ist etwas, und allgemein das ganze Spieldesign, das eben darauf ausgelegt ist, immer noch etwas, was im östlichen MMOs sehr viel zu finden ist, was in westlichen MMOs eben dank WoW vielleicht auch ein bisschen, oder eben wegen WoW, nicht mehr ganz so krass existiert. So auf der Oberfläche zumindest. Das ist erstmal so der offensichtlichste Grund. Und natürlich dann auch teilweise auch der ästhetische Unterschied. Absolut, natürlich. Ja. Ich meine, koreanische MMOs sind ja berühmt und berüchtigt dafür, für weniger Rüstung gleich bessere Werte. Schon. Vor allem für weibliche Charaktere. Terra ist ja, glaube ich, auch koreanisch, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, von wem Terra entwickelt wird. Ich glaube, Terra ist auch koreanisch. Zumindest würde ich jetzt darauf wetten, dass das koreanisch ist, wenn ich mir das Art-Design anschaue. Ja. Das ist, glaube ich, auch immer noch so eine Sache. Und ich meine, letztendlich also Ersteller und Editoren sind ja auch etwas, was, glaube ich, auch in vielen heutigen koreanischen MMOs auch immer noch super wichtig ist. Ich glaube, ich weiß noch, ob wir darüber geredet haben, über den Charaktereditor von Black Desert. Das ist ein koreanisches MMO, was, glaube ich, weiß nicht, ob es schon draußen ist oder noch in der Beta ist. Die ist aber noch nicht draußen, ja. Ich weiß noch, dass ganz viele Leute, also auch im Westen, dann, als sie dieses Video von diesem Charaktereditor gesehen haben, gesagt haben, wow, what the fuck, was ist das für ein Spiel? Der Charaktereditor ist ja unfassbar awesome. Ist er auch auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es damals, wie gesagt, schon mal erwähnt. Guckt es euch immer noch mal an. Fantastisch. Ist tatsächlich ziemlich beeindruckend. Ja, es ist ein koreanisches Spiel von Bluehole Studios, wo auch immer. Ja. Wo auch immer die sitzen und was die tun, aber ja. Es ist ursprünglich auch in Südkorea und Japan als erstes erschienen und ja, dann koreanisches Spiel, du hast recht. Und ich glaube, was, glaube ich, auch noch ein Unterschied ist, was vielleicht im Gameplay technisch dann vielleicht eher relevant ist, dann so diese, sag ich mal, die Relevanz von PvP. Ja. Also ich kann jetzt vor allem für Japan reden. Ich weiß aus dem Interview vom Director von Final Fantasy XIV, der gesagt hat, wir mussten auch überlegen, wie wir unsere Spiele dann eben in den jeweiligen Regionen eben bewerben. Und der hat halt ganz klipp und klar gesagt, in Japan wird PvP eigentlich nicht mal erwähnt, wieso wirklich. Also PvP ist in Japan fast komplett irrelevant. Japaner sind es eigentlich eher gewohnt oder mögen es eigentlich viel lieber, wenn sie schon miteinander im Multiplayer spielen, auf jeden Fall PvE zu spielen. PvE-Content ist also sehr viel wichtiger, weswegen zum Beispiel auf Final Fantasy XIV nur rudimentäres PvP besitzt, was ich ehrlich gesagt in den letzten 4 Monaten, dass ich gespielt habe, noch nicht einmal ausprobiert habe. Ja, schon. Während er dann der Meinung war, dass im Westen, also in Amerika, ist PvP sehr relevant und natürlich in China. Korea scheint da eher so ein Mittelding zu sein, aber PvP ist schon, glaube ich, etwas, was auch vor allem eher im Westen so eine Relevanz hat, also was auch irgendwie Sinn macht, wenn man so bedenkt, so dieses klassische Counter-Strike-Gedanke, was ja auch eher im Westen groß ist, das dann auch irgendwie dann auch in den MMO-Bereich rübergeht. Ich weiß gar nicht, wie PvP in WoW ist. Gibt ja ganze PvP-Server, oder nicht? Ja, naja, gut, es gibt sowieso Server, auf denen PvP quasi erlaubt ist, aber das Kürzel PvP-Server beschreibt letztendlich nur, wie das Open-World-PvP funktioniert, was bis heute ein relativ irrelevanter Bereich ist. Zumindest, wie gesagt, wenn sich da in den letzten Monaten, Jahren nicht grundlegend etwas geändert hat, das ist immer noch so, dass das meiste eben eine Arena bzw. Schlachtfelder ausmachen. Aber klar, PvP ist definitiv, sag ich mal, ich habe das Gefühl, im Westen ist es ziemlich ausgeglichen. Zwischen PvP und PvE würde ich sagen, ist es 50-50. Die meisten Leute entscheiden sich wahrscheinlich für einen Weg und verfolgen den relativ konstant, weil es im Normalfall auch so ist, dass halt sowohl Skillung als auch Ausrüstung, alles muss erstmal darauf ausgelegt werden und entsprechend machst du entweder das eine oder das andere. Zumindest nicht ganz exklusiv natürlich, aber so grundlegend. Es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass im Westen, glaube ich, beides durchaus faszinierend ist. Ich glaube, in China ist es ja dann wiederum sehr extrem in Richtung PvP. Ja, definitiv. Ich meine, aber da habe ich auch wieder das Gefühl, der chinesische PC-Markt ist ja auch sehr stark auf PvP ausgelegt. Korea ja in irgendeiner Hinsicht auch, aber komischerweise habe ich das Gefühl, in MMOs nicht ganz so sehr wie jetzt in anderen, wie jetzt zum Beispiel StarCraft und so weiter, die halt natürlich komplett nur von PvP sind. Ja, schon. Das stimmt allerdings, ja. Ja, ich glaube, letztendlich ist es tatsächlich so, dass man irgendwie so das Gefühl hat, oder ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich so zusammenfassen würde, dass WoW unseren Markt sehr krass verändert hat und diese Veränderung gab es irgendwie im östlichen Markt nie so richtig. Die östlichen Spiele waren nie so richtig krass anders als die westlichen, aber haben sich wesentlich eher eben an ihre eigenen Prinzipien gehalten und da gab es eben keine große Veränderung in den letzten Jahren, wohingegen eben die westlichen Spiele mit WoW plötzlich sich anpassen mussten, weil es so riesig und relevant war. Und ich habe auch das Gefühl, das zieht sich auch ein bisschen durch andere Genres durch. Also ja, definitiv. Insgesamt, glaube ich, kann man auch einfach sagen, dass in Asien, der Markt ist in Asien wesentlich kohärenter und konstanter und verändert sich definitiv weniger allgemein. Ja, das stimmt schon. Nicht nur auf MMOs bezogen. Nicht nur auf MMOs bezogen. Ja gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema hier ab. Wir haben jetzt schon wieder einen riesigen Batzen Zeit quasi hier diskutiert. Man könnte da garantiert noch mehr zu sagen und ich habe auch noch ein paar Punkte, die ich gegebenenfalls sogar noch angesprochen hätte, aber da läuft uns doch langsam die Zeit davon. Falls ihr was dazu sagen wollt, wie immer, meldet euch. Wir können auch jetzt schon mit ankündigen, dass wir nächste Woche, das baut alles ein bisschen aufeinander auf, wir haben es das letzte Mal schon angekündigt, wir haben das letzte Mal mit WoW eben ja und beziehungsweise über Warcraft geredet und eben mit WoW schon so eins der großen, oder das große bestimmte, definierende MMO erwähnt. Entsprechend haben wir uns diese Woche über MMOs unterhalten und was natürlich dann vielleicht auch schon so der nächste Schritt ist, ist das, was wir dann in der nächsten Folge machen werden, nämlich Spielesucht, die ja hauptsächlich beziehungsweise auch oft, glaube ich, in den Fokus gerückt ist der Öffentlichkeit, eben durch WoW. Du hast es vorhin schon so ein bisschen gesagt, allgemein negative Presse wurde dann eine Zeit lang sehr krass auf WoW bezogen, weil es eben dieses typische Beispiel war, mit dem jeder was anfangen konnte. Bei Videospielsucht gilt dasselbe, auch wenn man natürlich das Ganze nicht exklusiv auf WoW beschränken kann, aber in jedem Fall werden wir uns das nächste Thema eben damit beschäftigen. Das wird, glaube ich, auch super, super spannend werden, falls ihr da schon mal irgendwas zu einreichen wollt, falls euch da irgendwie spezifisch was interessiert, falls ihr da was zu sagen wollt, vielleicht auch persönliche Erfahrungen habt. Schickt uns das alles, wir freuen uns und versuchen uns das auf jeden Fall in die Folge einzubauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Und ja. Ich glaube, du solltest mal wieder anfangen. Ich glaube, letztes habe ich immer angefangen. Ist es so? Gut, ja, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht genau mehr, aber dann machen wir das doch einfach so. Dann fange ich mal an. Tatsächlich ist es etwas, mein Tasty, das ein bisschen schwer tatsächlich. Ich muss es euch auf eine gewisse Art und Weise vermarkten. Grundlegend ist es erstmal ein Humble Bundle. Humble Bundles sind, glaube ich, erstmal immer bei allen super beliebt und total cool und ich glaube, da kann niemand was gegen sagen. Ich tatsächlich verfolge die Humble Bundles nicht ganz so krass, obwohl ich es gerne tun würde. Irgendwie habe ich es immer nur so halb im Hinterkopf, aber gucke nicht regelmäßig auf die Seite, sodass ich tatsächlich viele von denen verpasse. Auch deswegen, glaube ich, ein bisschen so die Idee, dass ich euch heute mal eins empfehle, weil das hätte ich nämlich auch fast verpasst und da hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen drüber geärgert. Dazu gibt es das Humble Origin Bundle und damit kommen wir zum eigentlich negativen Teil des Tasties. Es handelt sich dabei nämlich um ein EA, beziehungsweise EA's Online-Plattform Origin Bundle. Das heißt, sämtliche Spiele sind von EA und eben auf dieser Plattform eben erhältlich. Darum geht es letztendlich. Andererseits sind dabei sehr, sehr viele coole, interessante und spannende Titel, die ich immer wieder empfehlen würde. Und man kriegt tatsächlich auch, wo es dann möglich ist, auch Steam Keys dazu. Das heißt also, zumindest in der Hinsicht kann man sagen, naja, wenn es das Spiel auch auf Steam kriegt, das auch auf Steam gibt, dann kriegt das auch auf Steam. Und es ist derzeit tatsächlich übertrieben billig. Es läuft jetzt nur 5 Tage. Wir haben heute Donnerstag, weil wir ein bisschen früher aufnehmen als sonst, weil Joe das Wochenende über nicht da ist. Das heißt, es läuft nur noch bis zum Dienstag. Falls ihr diese Folge jetzt also am Sonntag oder Montag hört oder vielleicht auch erst am Dienstag, bis Dienstagabend läuft es noch. Das heißt also, schlagt jetzt noch zu, wenn ihr da interessiert dran seid. Derzeit ist es nämlich so, dass man für nur $5 bereits quasi das komplette Bundle unlockt. Und das Bundle ist tatsächlich ziemlich vollgepackt mit super coolen Titeln. Wenn man von ja, $0 bis $5 quasi, kriegt man Titel wie Dragon Age Origins, Dead Space 2, Medal of Honor War Chest, was quasi einfach die Medal of Honor Trilogie ist, plus Command & Conquer Generals, allein und Peggle, nur um es nochmal der Vollständigkeit halber zu erwähnen. alleine das ist schon ziemlich, ziemlich gutes Line-Up, wie ich finde. Dead Space 2 habe ich selber noch nicht gespielt, aber ein paar Kumpels von mir. Ich war definitiv immer fasziniert davon. Ich spiele es nur, weil ich ein Weichei bin, nicht? Und nicht, weil ich irgendwie das Spiel nicht mag, nicht mögen würde. Dragon Age Origins, fantastisches Spiel. Command & Conquer Generals plus Zero Hour, ausgezeichnetes Spiel. Die Medal of Honor Titel kann man sich definitiv nicht beschweren. Und wenn ihr mehr als $5 bezahlt, dann kriegt ihr schon Dragon Age 2, was glaube ich für die meisten nicht ganz interessant ist. Und sowas wie Bejeweled und Plants vs. Zombies. Aber vor allem auch Mass Effect 2, SimCity 2000 Special Edition, Wing Commander 3 und 4 und Ultima 7. Und ich weiß, das wird jetzt für die meisten völlig uninteressant klingen, aber glaubt mir, das ist der eigentliche Goldschatz hier. Denn SimCity 2000 ist definitiv das beste SimCity, wenn man mich fragt. Wing Commander 3 und 4 sind awesome. Wenn man Wing Commander noch nicht gespielt hat, sollte man definitiv irgendwann mal Wing Commander spielen. Und Ultima 7 ist bis heute mein absolut liebstes Ultima. Und es ist die Complete Edition mit Serpent Isle und. Da gab es nämlich dann 2 Spin-Off-Titel so ein bisschen zu Ultima 7, die zu der Ultima 7 quasi mit dazugehören. Fantastisches Ultima. Wenn man noch nie ein Ultima gespielt hat, das ist jetzt die Chance. Ihr bezahlt $5, kriegt dafür insgesamt 13 Titel. Ne, warte mal. 8 plus 5, doch, 13 Titel. Und hab noch was Gutes für ja, den Humble Bundle Course getan, eben für Charity. Kann man, glaube ich, nur empfehlen. Insgesamt, glaube ich, ich weiß gar nicht, was sie dazu sagen, $150 oder so ist das Ganze insgesamt wert. Ist es wahrscheinlich nicht, wenn man es sich irgendwie in Sales kauft. Aber auf einen Schlag für $6, die ihr da bezahlt oder so ein Kram, was auch immer ihr bezahlen wollt, kriegt ihr so einen Batzen guter Spiele. Das lohnt sich definitiv. Falls ihr natürlich jetzt die Hälfte davon oder Großteil davon schon besitzt, dann müsst ihr euch das natürlich überlegen. Aber falls ihr noch kein Dragon Age habt, noch kein Mass Effect und euch allgemein für ein paar ältere Spiele auch interessiert, einfach zugreifen kann man, glaube ich, ohne irgendeine Einschränkung empfehlen. Awesome Spiele dabei. Ja, wenn ich nicht ungefähr schon alles besitzen würde, was daran interessant und relevant wäre, würde ich es mir auch holen. Aber ja, ich habe Generals schon, ich habe Dragon Age, ich habe Mass Effect, ich habe Ultima 7, ich habe die Wing Commander Teile und SimCity. Aber für alle, die das nicht haben, greift euch einfach zu. Kannst du mir ja kaufen und giften. Ja, ganz ehrlich, das ist ja das Krasse daran. Die meisten dieser Bundles, die sind ja nie wirklich teuer. Aber es gibt schon durchaus Bundles, wo man dann auch mal so ein Zehner hinblättert oder ein bisschen mehr, um wirklich auf die Kosten zu kommen und die guten Titel zu kriegen, so ungefähr. Für $5, finde ich, ist das für das, was geboten wird, sind $5 tatsächlich übertrieben billig. Kann man nichts dazu sagen. Also, wenn sich jetzt da jemand beschwert, dann würde ich sagen, such den anders. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ein paar Titel davon werden dann an Origin gebunden sein. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber für die Titel eben, wo es möglich ist, wird es dann auch Steam Keys geben und dann könnt ihr es einfach in Steam integrieren. Und Steam besitzt ja heutzutage als PC-Spieler, glaube ich, fast jeder. Würde ich behaupten. Ja, würde ich auch sagen. Ja, gut, was hast du denn zu bieten? Passend zum MMO-Thema auch ein bisschen. Und habe ich das mal ein bisschen kombiniert mit meiner Vorliebe für Videospielmusik. Und zwar, vielleicht habe ich das auch schon mal fallen lassen, meiner Meinung nach ist ja der Final Fantasy XIV Soundtrack so einer der besten Final Fantasy Soundtracks, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und es gab da zwar bisher schon ein offizielles Arrangement-Album, das aber nur recht kurz ausgefallen ist und auch nur aus 6 Pianostücken und 6 Band-Arrangements bestand, hat sich ein Fan die Arbeit gemacht, über jetzt einige Monate hinweg selbst eine Piano-Collection mehr oder weniger zu machen. Also er hat anscheinend mit ein paar Songs angefangen, es wurde dann immer mehr, hat dann die Songs auf Reddit gepostet, die Leute fanden das alle gut und haben dann noch immer mehr requested, was das dann zu geführt hat, dass er jetzt mittlerweile 36 Lieder aus dem Final Fantasy XIV Soundtrack sowohl von 1.0 als auch von A Realm Reborn eben für Piano arrangiert hat. Er hat das zu einem Album zusammengefasst, nennt sich A Towering Dawn, A Final Fantasy XIV Piano Collection. und hat über 2 Stunden Musik, ist dann auch so bekannt geworden, dass dann auch die beiden, also der Director und der Komponist von Final Fantasy XIV dann auf diese Piano Collection aufmerksam geworden sind. Er hat irgendwann so viele Subscriber gekriegt, dass er sich dann irgendwann dazu entschlossen hat, bei Square Enix mal anzufragen, ob er denn das lizenzieren könnte, dass er das also sozusagen das Album auch selbst eben kommerziell vermarkten kann, und mit Hilfe des Komponisten ist er dann da durchgedrungen, und seit einiger Zeit ist das Album deswegen digital auf den, ja, bei den üblichen Verdächtigen erhältlich, also iTunes, Amazon, Google Play und so weiter. Kostet, glaube ich, $9. Und ich habe mir das auch schon angehört. Es ist eine eher, sage ich mal, in dem Sinne konservative Piano Collection, dass die Arrangements sehr nah am Original dran sind, was aber natürlich nichts Schlechtes heißen muss. Und es sind einige recht gute Arrangements dabei. Also Highlights sind wahrscheinlich, ich kann jetzt so ein paar Tracks vielleicht nennen, das Boss-Theme zum King Moogle. Das ist ziemlich gut gelungen, das aufs Piano zu übertragen. Und The Praetorium, das ist das Dungeon-Theme für eine der letzten Dungeons in The Realm Reborn, das ursprünglich komplett für Orchester und Chor und so weiter gemacht wurde. Das hat er auch extrem gut fürs Piano umgesetzt, und Leute, die gerne Videospielmusik hören, vielleicht sogar sich mit dem Final Fantasy XIV Soundtrack schon auseinandergesetzt haben, würde ich sagen, werft auf jeden Fall mal einen Blick drauf. Lohnt sich auf jeden Fall. Sehr talentierter junger Mann, der da sehr viel Arbeit reingesteckt hat, und genau, ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Ja, tatsächlich finde ich das auch ziemlich cool. Ich muss auch mal wieder sagen, dass es schon einfach auch geil ist, dass Square da so cool mit umgeht. Die sind allgemein mit ihrer Musik sowieso, ich meine, Square ist natürlich auch berühmt für ihre Musik, die sind bekannt dafür, die machen auch immer wieder eigene Engagements, immer wieder Soundcheck-CDs und so ein Kram, aber trotzdem finde ich sehr cool, dass sie da eben so offen mit sind, dass sie eben auch einem Fan, der ja nun wirklich aus reiner Leidenschaft eben diese Stücke umarrangiert fürs Piano und wie du ja auch gesagt hast, sehr erfolgreich, dass sie dem quasi ein Stück weit einfach dann unter die Arme greifen und sagen, hey, wir finden das geil, wir unterstützen das, finde ich total awesome immer wieder, wenn man sowas mitkriegt, und ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ist cool für ihn, dass er das jetzt dann vermarkten kann und vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen was damit verdient. Cool für Square Enix, dass sie eben sowas haben wie leidenschaftliche Fans, die eben dann sowas auch mitarbeiten, sich dann eben nochmal Gedanken machen und auch die Musik wirklich dann einfach auch umarrangieren, was ja auch nicht so ganz einfach ist. Einfach super cool auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Hat ja auch mal wieder 2 Stunden gedauert, wie das ja in letzter Zeit immer wieder passiert. Das hätte man sich bei einem MMO-RPG-Thema auch denken können. Stimmt allerdings, ja. Ich fand, wir haben es sogar noch relativ gut eingenommen. Hätte, wie du vorhin schon gesagt hast, noch viel länger darüber. Ja, hätte man wahrscheinlich. Wir haben garantiert auch Punkte vergessen, die letztendlich ein bisschen wichtiger gewesen wäre, so den einen oder anderen, als das, was wir, über das wir letztendlich diskutiert haben. Da sind wir auch Kritik gegenüber vollkommen offen. Wir haben ein gutes Bewusstsein dem gegenüber, dass es tatsächlich oft genug der Fall ist. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, nächstes Mal geht es dann um Spielesucht, glaube ich, auch ein mega interessantes Thema, definitiv. Und dann schauen wir mal, was uns dazu so einfällt. Das wird, glaube ich, auch ein Thema, über das man gegebenenfalls stundenlang reden kann. Dann müssen wir mal schauen, wie wir uns da ein bisschen einschränken. Wir hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei seid. Und sind wir für diese Woche am Ende angelangt. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncomethees Podcast gehört. Zu finden unter www.uncomethees.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.